So, hast du es schon erkannt? Ja. Ja, erst erkennen. Herzlich willkommen zum Genusscast. Grüß dich, Maha. Ja, hallo, Packbeat. Ja, heute ist Dienstag, der 18.8. Das ist die Folge 8. Ist auch schön, oder? Am 18.8. die Folge. Genau, die Folge 8. 2015, ganz genau. Auch heute wieder aus dem Phonodrom. Und vielleicht haben es einige Leute schon auf Twitter gelesen. Heute geht es um Gin. Genau, Gin, ja. Ein seltsames Getränk, was ich früher vermieden habe. Ich auch. Ich habe das eigentlich nie gemocht. Und dann kam ja der Bekehrungsmoment, von dem wir dann später noch sprechen werden. Können wir gerne tun. Wir haben da einen bestimmten Gin kennengelernt beim Whisky-Kauf und dann wollte ich den plötzlich haben. Und bin nach wie vor auch ganz glücklich damit. Das ist ein tolles Ding, also dieser Gin, wenn er wirklich gut ist. Und ich habe jetzt auch auf dem Camp, wo wir gerade herkommen, dem Chaos Communication Camp, habe ich auch Gin angeboten bekommen, der jetzt hier nicht dabei ist. Dieser Gin Sul vom Hamburger, vom Altona Whisky Kontor oder so ähnlich, weiß nicht mehr genau. Und der war auch klasse. Also das ist schon ein gutes Getränk. Da kann man viel draus machen. Ne? Und zwar kommt es eben auch darauf an, was da sonst noch mit dabei ist. Mhm. Außer Wacholder, das ist nämlich die Grundsubstanz. Ja, und dann merkt man plötzlich, dass man das doch trinken will oder haben will. Natürlich in geringen Mengen. Wir beginnen also wieder mit einer Gesundheitswarnung. Es geht heute um Alkohol, eine gefährliche Droge. Ja. Die im Gegensatz zu weniger gefährlichen Drogen nicht verboten ist in Deutschland. Deshalb Finger weg und wenn, dann in geringen Mengen genießen. Ja. Genusscast eben. Genau. Wir machen das ja hier auch für die Community, dass ihr nicht alles durchprobieren müsst und genau, sollt. Wir opfern uns sozusagen dafür, dass es euch gut geht. Ja, genau. Und die Geschichte des Gins, man merkt schon, man fragt sich, wo kommt der Name her? Der Name deutet auch schon an, wo das Getränk herkommt. Nämlich ein Vorläufergetränk, was man immer noch kaufen kann und immer noch trinken kann. Das ist nämlich der Genever, der Wacholder-Schnaps, niederländischer Herkunft oder belgisch. Flämischer Herkunft. Ja. Belgisch ist komisch, flämischer Herkunft. Genau. Und ja, Genever ist eben Wacholder. Man kann es schon erkennen, das lateinische Juniperus steckt da drin, ein bisschen germanisiert. Oder französisch Genièvre. Genièvre. Oder Genevrier. Ja, und da kommt das. Wir kennen das ja auch in Deutschland unter Holland-Gin. Ja, ja, genau. Holland-Gin hört man auch manchmal. Sieht man auch so ein, ist glaube ich auch so ein, teilweise ja, so ein gängiger Name. Ich glaube, bei manchen ist aber auch Kümmel drin. Ist das richtig? Genau, Kümmel, Anis und Koriander, genau, ja, okay. Wird damit dazu gefügt. Das ist eben eigentlich ja kein reiner Wacholder-Schnaps, sondern als Grundlage nimmt man also Gerstenmalz oder Roggenmalz. Mhm. Und dann wird es zusätzlich aromatisiert, und zwar vor allen Dingen mit Wacholder. Und man kann auch noch andere Sachen hinzufügen, also wie gesagt Kümmel, oft Anis, Koriander. Und ja, das ist dann das Getränk. Hm. Erfunden wurde ja Gin von einem Deutschen. Ja? Ja. Man glaubt es gar nicht, weil der Name ja, erstmal... Gut, das ist so die Legende. Und mal auf. Ich glaube nicht, dass Franziskus das Silvius. Ja, genau. Der eigentlich Franz de la Boe. De la Boe. De la Boe. Boe ist das Wort für Holz. Heute heißt es auf Französisch Bois. Aber es wurde mal Boe ausgesprochen. Und Holz oder Wald eben. Also der François vom Wald oder Franz vom Wald. Und der hat sich dann Silvius genannt, das lateinische Wort für Wald. Ah, oh, okay. Silvius eigentlich. Und dann hat er Silvius draus gemacht. Also Y als eine gelehrte Schreibvariante. Und das sollte besonders gelehrt aussehen, das Y. Und ja, also Francis Silvius soll das erfunden haben. Aber das ist so ein bisschen auch die Legende. Der war Arzt und der hat sich natürlich mit Medikamenten beschäftigt. Und in der Tat... Der Wacholder ist seit der Antike als Medikament bekannt. Mhm. Und zwar auch, man weiß, das kann schon sehr giftig sein, da was da in den Früchten ist und so. Und das hat man verwendet auch zur Abtreibung. Oh, ja? Ja, also man kann es an dem Namen Juniperus erkennen. Also ist nicht ganz klar die Etymologie. Die Etymologie von Wacholder ist auch nicht klar, aber bei Wacholder weiß man nur, dass der am Ende weist auf Bäume und Sträucher hin. Das ist im Germanischen so ein Suffix, was man im Althochdeutschen für Bäume und Sträucher verwendet. Aber der erste Teil von Wacholder kann man nicht, also das Wickel, vielleicht was mit Wickeln zu tun, man weiß es nicht genau. Das ist nicht ganz geklärt. Und Juniperus, das lateinische Wort, da ist auch die Etymologie nicht erklärt. Aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich. Also ich halte die Erklärung auch für ziemlich gut. Dass Juni eine Kurzform für Juvenis ist, für Jung. Mhm. Und Perus, das ist ein bisschen schwieriger, weil das eigentlich sonst Parus heißen müsste. Was mit Gebären zu tun hat. Also zu Jung gebären. Mhm. Und das heißt eben dann eben abtreiben. Und man konnte offensichtlich durch die Gabe von Wacholder, da kann man heute noch ein Medikament daraus machen aus Wacholder, die Venen beeinflussen, konnte man eben eine Abtreibung provozieren. Mhm. Und das war wohl das hing vielleicht, also das Wort hängt wahrscheinlich damit zusammen. Und dass sich das dann etwas seltsam verändert hat, liegt eben daran, dass solche Dinge auch mit Tabu belegt waren. Also diese Wörter, die sowas bedeuten, wollte man irgendwie auch möglicherweise nicht richtig aussprechen. Aber das ist unklar. Also genau wissen wir es nicht. Also das ist so ein bisschen geraten. Aber dass Wacholder als Grundlage für Medikamente gedient hat, das ist klar. Und so kommen wir dann auch auf den Silvius, der eben sich sehr auch mit Pharmazie beschäftigt hat und dann eben auch Medikamente gesammelt hat und Medikamente hergestellt hat, sodass eben tatsächlich auch dieser Wacholder-Schnaps ursprünglich mal ein Medikament war. Ich habe ja gerade im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch einen interessanten Artikel dazu gefunden. Ah, was du alles findest im Hintergrund. Bin beeindruckt. Ja, ich werde das mal hier mal auf die Zeile 16 mal reinkopieren. Mhm. Da ist es auch ein bisschen beschrieben. Ja. Ah. Ja, der Sadebaum, genau, das ist auch eine Wacholderart. Genau, den nimmt man, weil da besonders hohe Konzentrate von diesen Giftstoffen drin sind, die eben in geringeren Dosen dann nicht gleich jemanden umbringen, sondern eben zum gewünschten gesundheitlichen Effekt führen. In diesem Falle die Schwangerschaft, den Schwangerschaftsabbruch, der natürlich auch für manche Leute ein Tötungsdelikt ist, je nach Auffassung. Ja. Ja, soll man vielleicht mal allgemein was über Gin erzählen? Also Gin ist ein in der Regel farbloser Alkohol, also Hauptzutat des... Meisten Schnäpse, ja. Wodka oder so. Whisky ja eigentlich auch, da wissen wir ja, dass da Zuckercouleur dazugegeben worden ist. Also das Ergebnis einer Destillation ist eben oft farblos. Genau, oft farblos. Und wenn er Farbe hat, ist es entweder zusätzlich hinzugefügt über spätere Kräuter oder über Zusatzstoffe. Aber erstmal ist das Destillat prinzipiell farblos und ein Gin zeichnet sich daraus, dass er aus Wacholder besteht, erster Linie. Mhm. Es gibt ja dann verschiedene Richtungen des Gins, aber die Grundart ist erstmal ein Wacholder-Schnaps. Ja, man fügt andere Sachen hinzu. Das tat man übrigens auch schon früher. Deshalb kam ja auch beim Genever auf diese Geschichte mit dem Kümmel. Das wurde nämlich auch deshalb gemacht, kann man übrigens auch in der Wikipedia nachlesen, aber das ist eigentlich sowieso klar, weil das mit dem Destillieren früher alles nicht so gut geklappt hat und der schmeckte nicht so gut. Also das reine Wacholder-Aroma war nichts. Und damit es einigermaßen schmeckt, hat man andere Sachen dazu getan. Kümmel ist ja auch ein sehr, sehr intensiver Geschmack. Genau. Und ich glaube, das wird immer noch gemacht. Wenn wir nachher auf einen dieser Ginne da kommen, dann werden wir auch sehen, dass da eben nicht nur Wacholder drin ist, sondern andere Kräuter, die dann natürlich auch wirklich so eine richtige Geschmacksexplosion bedeuten. Denn ich meine, heutzutage trinkt man das ja nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen, das wäre ja auch völlig falsch, sondern man trinkt es vor allen Dingen auch, weil es gut schmeckt. Korrekt. In Deutschland ist auch momentan wieder so, also Gin extrem am Kommen. Ja. Also man merkt so, seit Jahren ist Gin wieder so ein Gin-Hype da. Aber du hast ja vorhin gesagt, dass der Gin sowieso aus Deutschland kommt, beziehungsweise das Vorläufergetränk von diesem Silvius. Kam der nochmal her? Aus Hanau. Genau, Hanau. Ja, also aus Hessen. Ja, und das ist aber, also Gin ist ja dann, hat ja vor allen Dingen so einen Hype gehabt in England, in Großbritannien. Das ist aber dort von den Niederlanden hergekommen. Ne? Denn die Niederlande hatten ja eine enge Beziehung dann zu Großbritannien, über Wilhelm von Oranien. Und da ist dann eben auch der Gin angekommen, also der holländische Genever. Und das ist dann zum Gin geworden. Und in Deutschland gibt es auch Wacholder-Schnaps-Traditionen. Da gibt es ja ganz viele. Ich kann mich noch gut erinnern als Kind bei meinem Großvater, der Lieblingsschnaps meines Großvaters, der irgendwie nur hervorgeholt wurde zu besonderen Anlässen. So nach dem Essen zur Verdauung, wenn irgendwie Gäste da waren, dann holt er immer eine Flasche Steinhäger. Was ist Steinhäger? Du kennst Steinhäger nicht? Nein, du bist zu süddeutsch. Das ist wirklich norddeutsch. Ja, da gibt es so eine Kulturgemeinschaft. Also im norddeutschen Land ist mit den Niederlanden stark, also nicht nur sprachlich gibt es da Ähnlichkeiten, sondern auch in der gesamten Kultur. Und Steinhäger, das ist der ostwestfälischen Gemeinde Steinhagen, am Südhang des Teutoburger Waldes, und ist halt das Traditionsgetränk da in Nordrhein-Westfalen. Und in Norddeutschland, auch nicht nur in Nordrhein-Westfalen, das ist so ein norddeutsches Getränk. Das wird in so einer weil man halt Steinhagen mit Stein in Verbindung gebracht hat, hat man die Flasche aus tatsächlich Steingut gemacht, also so eine Art künstlichem Stein. Und deshalb wird die in Norddeutschland auch Betonbuddel genannt. Buddel, da merkt man, das ist Norddeutschland. Ja. Und da wurde eben also diese Flasche hervorgeholt. Und dann gab es halt Steinhäger für alle. Natürlich nicht für mich, denn ich war ja Kind. Ich bekam keinen Steinhäger zum Glück. Und aber wie gesagt, also hab ich auch deshalb nie getrunken, weil später, als ich dann erwachsen wurde, hat, glaube ich, mein Großvater keinen Steinhäger mehr getrunken. Aber ich kann mich da sehr gut in meiner Kindheit erinnern. Wenn irgendwie was Besonderes sollte, dann kam halt diese Flasche Steinhäger da auf den Tisch. Und da gab es noch die Variante Schinkenhäger. Mhm. Der hieß Schinkenhänger, weil das eben wohl auch Steinhänger war, aber auf dem Etikett war ein Schinken abgebildet. Mhm. Das war eigentlich nur so ein Serviervorschlag. Okay. Also, dass man faktisch ein Schnaps zum westfälischen Schinken ist. Über westfälischen Schinken haben wir ja schon gesprochen. Ja. Ich erinnere an unseren Podcast, den wir wahrscheinlich alle schon gehört haben, die das jetzt hier hören. Und dann gab es halt diesen Schinkenhäger, und das ist auch von der Wortbildung interessant, weil es eben Steinhäger ist, aus Steinhagen, aber er wurde halt Schinkenhäger genannt, weil ein Schinken auf der Flasche ist. Und ja, das ist ganz interessant. Ich habe gerade mal geguckt, dieser Schinkenhäger oder Steinhäger ist ja erst so ein, ja, wie soll ich sagen, ein relativ günstiger Getränk. Entschuldigung, mein Großvater war Arbeiter, der konnte sich halt nicht das teuerste Getränk leisten. Wollte er vielleicht auch nicht. Hat sich natürlich ein günstiges Getränk gekauft und das gab es aber, wie gesagt, auch nur zu besonderen Anlässen. Also ich kann mich erinnern, wenn dann alle gut gegessen hatten und die Familie versammelt war, am besten eben auch so die Schwiegerfamilie, dann fühlte er sich also herausgefordert, was Besonderes zu bieten. Und dann gab es halt zur Feier des Tages für die Erwachsenen, üblicherweise auch für die Männer. Ich meine, dass die Frauen irgendwas anderes getrunken haben. Da gab es irgendwie noch so einen ätzenden Likör aus bunten Gläsern, habe ich eine dunkle Erinnerung, der dann von den Frauen getrunken wurde. Ich glaube, da wurde so ein bisschen geschlechtsspezifisch genderspezifisch ausgeteilt. Genderspezifisch ausgeteilt. Und da gab es halt für die Männer dann den Steinhäger. Und auch, ich erinnere mich auch, je mehr ich darüber nachdenke, mein anderer Großvater, der ging ja immer sonntags zum Frühshoppen, was ja auch eine ganz komische Angewohnheit war, und war in einem furchtbar verrauchten Lokal. Also, naja, wenn ich da zu Besuch war, ging ich halt mit. Ja. Ne? Also irgendwie, meine Großmutter ging sogar in die Kirche, aber mein Großvater war nicht so für die Kirche, das passte ihm alles nicht. Und dann ging es halt zum Frühshoppen. Mhm. Und da bin ich dann eben mitgegangen. Also in so einer verrauchten Kneipe, wo kleine Kinder eigentlich nichts zu suchen haben, nach heutiger Sicht. Und dann rauchte mein Großvater eben auch sehr viel und trank dann eben zum Frühstück, und trinkt man ja Bier, ist ja klar. Aber es gab zu dem Bier einen Steinhäger oder einen Schinkenhäger, da bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall gab es einen Schnaps dazu, wo ich mir aus heutiger Sicht auch sage, wie kann das angehen, wenn man den Sonntag beginnt mit Bier und Schnaps. Allerdings hat mein Großvater sich dann immer hingelegt. Also der hat dann erstmal geschlafen, sonntags nachmittags. In der Woche musste er ja arbeiten und bis er dann in Pension war, aber hat ja, glaube ich, noch gearbeitet dann. Und sonntags wurde halt, wurde halt ein bisschen gefrühstückt zu Hause, aber mein Großvater aß nie viel. Und dann gab es halt Frühschoppen. Und dann gab es Mittagsschlaf. Aber ist auch eher so ein soziales Event, oder? Die ganzen Männer? Ist ein soziales Event, ja. Da trafen sich die Männer, insbesondere die, die halt sich nicht bemüßigt fühlten, in die Kirche zu gehen. Die anderen kamen dann, glaube ich, später nach. Also das zog sich ja so ein bisschen hin. Und dann sammelte sich halt das ganze Stadtviertel, das war ja auch in Dortmund, in so einem Arbeitermilieu auch, obwohl mein Großvater mütterlicherseits ja nun eher bürgerlich war, nicht so arbeitermäßig. Und da wurde dann eben geplaudert über alles Mögliche, geschimpft auf die Politik und so. Und dann war es das. Und dann legte sich mein Großvater hin mittags und durfte natürlich keiner stören, da mussten alle leise sein. Und dann stand er wieder auf, dann wurde Kaffee getrunken, dann traf so irgendwie auch die ganze Familie wieder ein, weil ich ja dann wieder abgeholt wurde von meinen Eltern. Dann gab es also Kaffee und Kuchen und dann ging man wieder auseinander. Das war auch ein gemütlicher Sonntag. Viel habe ich von meinem Großvater nicht gehabt, außer dass ich mal leise sein musste, während er seinen Mittagsschlaf hielt. Und du die aktuellen Dorfthematiken oder Viertelthematiken. Genau. Genau. Das frühpolitische Bildung. Frühe politische Bildung. Aber die waren alle sehr, ich glaube, mein Großvater hat auch immer CDU gewählt. Der war ein bisschen bürgerlicher. Mein anderer Großvater war ja Gewerkschafter und auch so richtig aktiv. Der hatte ja auch in der Nazi-Zeit dann Probleme durch sein gewerkschaftliches Engagement. Und da ging es anders zu. Also die wären natürlich auch nie in eine Kirche gegangen. Das war, glaube ich, auch nicht vorgesehen. Und aber da wurde zum Beispiel dann, wenn Besuch da war, wenn der Enkel da war, legte der sich nicht hin und schlief. Also das wäre überhaupt nicht gegangen. Der wollte sich ja dann auch mit dem Enkel beschäftigen. Klar. Und der war mehr so technisch ausgerichtet. Also nicht, der, gut, der war auch richtiger Arbeiter. Aber Schlosser eben, gelernter Schlosser. Ja. Da wurde eben mit Technik gespielt dann. Und samstags gab es immer die, ich glaube samstags abends war das, gab es immer Raumschiff Enterprise in Schwarz-Weiß. Ah, okay. Da habe ich meine frühe Science-Fiction-Liebe herbekommen. Und natürlich, ja, meine Kindheit war natürlich auch die ganze Mondlandung und so. Ja, und immer Heinz Haber im Fernsehen erklärte dann, wie man auf dem Mond landet. Und das hat mich natürlich sehr fasziniert. Habe ich dann auch viele Bücher gehabt, weil dann meine Großeltern merkten, ja, ich interessiere mich für Raumfahrt, gab es halt immer Raumfahrtbücher. Mhm. Ja. Ja. Da haben sich also schon deine Großeltern auch ein Stück weit geprägt. Ja, ja. Technik, Raumfahrt, das haben die schon, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin immer in einem naturwissenschaftlichen Haushalt groß geworden. Mein Vater war ja auch Chemiker. Mhm. Dass ich mich dann für die Geisteswissenschaften entschieden habe, lag auch so ein bisschen daran, dass natürlich klar war, ich hätte im Bereich der Naturwissenschaften natürlich mit meinem Vater nicht mithalten können. Mhm. Der hätte mich vielleicht auch lieber als Naturwissenschaftler gesehen, aber man muss ja irgendwie so ein bisschen aufbegehren und was anderes machen. Und das war dann auch ganz gut so. Ja, aber wir sprechen eigentlich über Gin. Ja, und eigentlich über Schinkenhäger. Ich habe jetzt gerade noch einen Artikel gefunden, der dann auch nochmal sagt, dass sozusagen, es handelt sich um einen Verwandten des Gins, ob die Nähe zu Holland, Nähe zu Holland, genau. Ja, aber die Häger gelten aber allgemein als würziger. Also die sind wohl dann. Ich habe sowas nie getrunken. Ich auch nicht. Also ist komplett, ich gucke jetzt gerade 0,7 Liter, 9,99 Euro, also würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist jetzt eher so ein Anführungszeichen Billig-Schnaps, aber das klingt eher nach Tradition und das sollten wir vielleicht mal probieren. Sollten wir mal probieren, das stimmt. Wäre für mich auch eine interessante Erfahrung. Schinkenhäger. Ja, also merken wir uns mal vor. Es gibt dazu sogar eine Cocktail-Empfehlung. Aha. Das heißt Blue Lagoon. Mhm. Da kommt 14 Liter original Schinkenjäger rein, 14 Liter Blue Curaçao, 4 Zentiliter Limonensaft, 2 Zentiliter Zuckersirup und 1-2 Teelöffel feinen Zucker. Mit Eiswürfel im Cocktailshaker zubereiten oder durchrühren, bis der Zucker sich im Getränk auflöst. Ein Longdrinkglas bis zum Rand mit Crushed Eis füllen und das Getränk drüber geben. Mhm. Ja. Also es klingt, also auch mit Blue Curaçao, ist also schon was, sag ich mal, moderneres aus der Cocktailwelt. Also es kann jetzt kein Klassiker sein aus, weiß ich nicht, aus den 30ern und 40ern. Ja, also hier wird sogar in Brasilien und Japan getrunken, wie die Wikipedia durch Fotos belegt. Also gibt es wirklich international zu kaufen. Das ist so ein bisschen wie, das gibt es noch so als Jägermeister oder so nach dem Motto. Ja, aber ich finde auch diese Flasche ist eben auch auffällig. Mhm. Das ist mal was anderes. Also deshalb wird die vielleicht auch in Japan gerne genommen. Im brasilianischen Supermarkt sind sie ja tatsächlich in anderen Flaschen. Dann. Es ist dann, was ist das, ein Glas? Glas, denke ich, ist das. Okay. Ja, naja. Gut, also das zum Thema Steinhäger. Was trinkt man denn bei euch in der Pfalz? Ich meine, die werden doch auch einen Schnaps trinken. Die werden nicht nur Wein trinken. Obwohl, Weintrinker trinken vielleicht nicht zum Wein Schnaps. Das sind eher die Biertrinker, die zum Bier noch einen Schnaps trinken. Aber ich denke, dass man in der Pfalz auch Schnaps trinkt. Was trinkt man denn für Schnaps, so, wenn es einfach sein soll? Was trinkt man denn falls ein Schnaps? Ich glaube, man trinkt viel viele gebrannte Sachen, also viel Kräuter. Mhm. Beziehungsweise halt Edelobstbrände sozusagen. Das ist so, was man in der Pfalz halt viel trinkt. Stimmt, Obstbrand ist natürlich auch in Österreich sehr verbreitet. Und da habe ich ja, das ist ja meine zweite Sozialisierung. Mhm. Ich habe so also wie eine Beziehung nach Österreich, weil ja meine Großeltern aus Prag kommen und dann ja auch viele von der Prager Verwandtschaft nach Österreich gegangen sind. Mhm. Mein Großvater ja eigentlich auch, er war ja dann in Salzburg. Die meisten sind nach Wien gegangen, weil es da Verbindungen gab zu der Böhmischen Bank, wo mein Großvater gearbeitet hat. Und die sind ja nur deshalb dann nach Deutschland gekommen, weil mein Großvater da dieses Angebot hatte, dann in Dortmund. Und so sind sie halt dann, also beruflich ist das Angebot. Aber die, also viele waren, wie gesagt, in Österreich und wir waren dann auch jedes Jahr in Österreich im Urlaub und haben da auch die Verwandtschaft getroffen. Mhm. Meine alten Wiener Tanten, die jetzt alle tot sind, die immer Herr Martin zu mir gesagt haben. Herr Martin. Herr Martin. Ja, ja, ja. Naja, das ist so, weiß ich nicht, das muss mit Österreich, Ungarn und Prag zusammenhängen. Man wollte halt, also ich war ja ein Kind. Ja. Und man wollte halt höflich sein und da wurde der Vorname und Herr Martin, das wurde natürlich geduzt. Also aber es wurde gesagt Herr Martin. Ich kenne es aber auch aus Polen. Ah ja. Dass dann die jungen Erwachsenen sozusagen dann auch an Panie Piotr, ich zum Beispiel sagen, oder Pan Piotr. Also gerade in dieser Höflichkeitsform, dass man das dann schon macht. Ja. Über das Tschechische, keine Ahnung. Mhm. Also es wurde immer Herr Martin gesagt. Das war ganz, ganz klar. Ich fand das immer seltsam. Aber sonst fand es da keiner seltsam von den alten Tanten. Also das war dann wohl so richtig. Ja, und dann war natürlich in Österreich, wird natürlich jetzt kein Schinken hier getrunken. Wenn wir da den gesamten Sommer waren, dann gab es natürlich entsprechend, wenn meine Großeltern dabei waren, die fuhren dann auch. Also ich war ja dann oft in Kärnten und das Familientreffen fand dann immer, meine Großeltern fuhren immer gerne nach Bad Kleinkirchheim. Das ist so ein in Kärnten auch so ein Heilbad, keine Ahnung, was es da an heilbringenden Quellen gibt und so. Und da traf man sich dann zum Kaffee und Kuchen und da kann ich mich auch erinnern, mein Großvater sagte dann, also jetzt war nicht der Arbeitergroßvater, sondern der Bürgerliche, also der Vater meiner Mutter, der sagte dann eben, ja, jetzt müssen wir einen Obstler trinken. Und dann gab es halt einen Obstler. Mhm. Immer zum Abschluss. Okay, so, ich wurde ganz kurz hier nämlich gerade vom Puppe abgelenkt hier. Ah, Interaktion. Ja, es geht hier. Wo lenkt er dich denn ab? Auf welchem Kanal? Gerade in Twitter. Ja, das kann ich jetzt nicht so gut verfolgen. Im Chat sind ja nicht so viele Leute. Das ist richtig, genau. Aber jetzt bin ich auch wieder da. Ich musste ganz kurz nur koordinieren hier mal eine Sache. Genau. Kommen wir mal zurück zu dem ursprünglichen Gin wieder zurück, genau. Wir wollten ja eigentlich über Gin sprechen. Richtig. Naja, man muss manchmal ein bisschen ausholen, denn sonst habe ich nicht mehr so Gelegenheit. Ich meine, gut, wir werden sicher eigentlich ja noch weiter über Alkohol sprechen, aber nicht so oft. Also, naja, das passt jetzt gerade. Also ich komme mal zurück zum Ursprung des Gins, Wacholder. Mhm. Und Destillat dann mit dem Wacholder dabei. Also ich nutze ja Wacholder als passionierter Koch in der Küche. Das ist auch, Tat, es gibt so ein richtig gutes Aroma, das stimmt. Ja. Und es gibt ja ganz, ganz viele Wacholder-Sorten. Das ist ja unglaublich, also wie viel Wacholder so um uns herum wächst, aber wir erkennen es gar nicht als Wacholder, aber irgendwie doch alles Wacholder ist und das Ganze gehört ja zu den Zypressengewächsen. Zypressengewächs, genau. Und aber, das ist ganz witzig, in Europa kommen eigentlich nur fast zwei Arten vor. Die haben mal wieder Unterarten. Genau, die haben wieder Unterarten, aber so grobe zwei Arten, aber es ist unglaublich, wie viel Wacholder es gibt, das ist Wahnsinn. Wobei ich vorhin ja schon sagte, ich glaube nicht, dass sie nur aus Wacholder gebrannt sind, sondern das sind dann andere Schnäpse, eben Getreidespirituosen, die dann mit Wacholder aromatisiert sind. Nur. Okay. Also das wäre nochmal die Überlegung, ob man nicht mal sowas nur aus Wacholder, aber da weiß man wieder nicht, ob es schmeckt und ob das gesundheitlich nicht problematisch ist. Ja. Okay. Genau. Also Grundstoff ist meistens also Wacholder. Und dann gibt es ja, je nachdem, was für eine Art Gin das ist, gibt es dann sozusagen eine Möglichkeit, also eine Regularie, wie man wann was in den Prozess hinzufügen darf und soll. Mhm. Das ist halt eine bestimmte sozusagen Spezifikation erfüllt. Wir unterscheiden im Prinzip zwischen, die Wikipedia sagt 4, ich würde eigentlich zwischen 5 entscheiden. Also ich kenne 5 verschiedene Sorten. London Gin sozusagen, Dry Gin, französischer Gin. Und dann gehört eigentlich zu mir noch dieses Old Tom Gin. Entschuldigung, es waren nur 4. Die sozusagen so die Obergruppen bilden. Und dann so für mich erst so die Untergruppe ist so diese aromatisierten Gin mit anderen Beeren drin. Und also zum Beispiel Schlägin, aber da gehe ich noch später drauf ein, weil da habe ich auch eine gute Geschichte dazu. Genau, also dieser klassische Gin, den man eigentlich kennt, ist halt dieser London Gin. Das ist eine EU-Verordnung. Dem muss halt ganz spezielle einfach Sachen in dem Prozess einfach erfüllen. Ne? Mhm. ist halt, wir hatten ja schon mal die Folge mit den geografischen Herkünften, gerade bei der Schinkenfolge, wann sich wie was nennen darf, wenn das Schwein, keine Ahnung, vor Ort gefüttert und gestreichelt wurde und auch verarbeitet, erst dann bekommt es das Label. Und ähnlich ist es natürlich auch bei alkoholischen Getränken, in dem Fall bei Gin, ist es auch so, wenn du halt diese London Gin-Bestimmung nach der arbeitest, hast du halt bestimmte einfach Voraussetzungen. Ja. Es darf halt, also wir haben vorhin schon gesprochen, Gin muss halt klar sein, dementsprechend dürfen halt bei diesem London Gin Verordnung halt keine Farbstoffe hinzugefügt werden. Darum ist der meistens immer sehr, sehr klar. Es darf nicht mehr als 0,1 Gramm Zucker hinzugefügt werden. Und die Aromen dürfen nur im Prinzip zugesetzt werden, im Destillat sozusagen. Es gibt auch die andere Möglichkeit, dass du sozusagen die Aromen schon beim Wacholder sozusagen Das hat mich hier gerade abgelenkt. Ja, ja. mit deinem Secret Signal. Ja. Dass du praktisch beim Brennen sozusagen die Kräuter mit hinzufügst. Nee, oder? Ja, sprich weiter. Ja, sprich weiter. Ja, genau. Und dementsprechend dann von da aus sozusagen die Aromen mit reinkommen. Ja. Gut, okay. Was wolltest du jetzt sagen? Nein, ich wollte was ganz anderes. Jetzt sind wir völlig raus. Okay. Ich darf überhaupt nichts mehr. Also ich darf dich nicht ablenken durch irgendwelche Zeichen. Okay. Das ist nicht gut. Nee, aber es ist schon richtig. Also was du gesagt hast, ist ja klar. Und das ist halt in London besonders berühmt geworden. Und zwar durch den Kontakt zu den Niederlanden. Ne? Genau. Die Niederlande und Großbritannien eng verbunden waren durch Wilhelm von Oranien, ist eben auch der Gin beliebt geworden in London, was dann dazu geführt hat, dass auch sehr viel Gin konsumiert wurde und es sogar gesellschaftliche Probleme gab, dadurch, dass zu viel Gin getrunken wurde. Du willst uns jetzt was bestimmt zur Gin-Krise erzählen, oder? Genau, Gin-Krise, also eigentlich ist Gin-Krise ja falsch übersetzt. Gin-Craze, also der Gin-Wahnsinn, kann man sagen. Also wo die Leute einfach zu viel Alkohol konsumiert haben. Natürlich, weil die soziale Situation schlimm war. Der Konsum von Alkohol nimmt ja zu, wenn die Leute damit ihre Probleme versuchen wollen zu lösen. Aber das führte eben zu einem starken Verfall der Sitten. Und so kam man auf die Idee, dass man jetzt mal einen War on Drugs durchführen sollte. Ja. Und das war der erste War of Drugs. Also ein War against Drugs, so nicht off. War against Drugs. Und das war eben der Kampf gegen den Gin mit ganz vielen Gesetzen und Bestimmungen und so weiter. Ja, und es ist auch viel beschrieben worden, wie die Sitten verfallen sind. Es gibt da einen sehr schönen Bilderzyklus von William Hogarth. Hogarth, ein Kupferstecher eigentlich, der halt Bilder gemacht hat, die dann eben viel Verbreitung fanden, indem diese Bilder eben leicht gedruckt und verteilt werden konnten. Und ein berühmter Zyklus ist Gin Lane, der oft zusammengenommen wird mit einem anderen Zyklus, den er gemacht hat. Denn man denkt jetzt, naja, der William Hogarth macht so Anti-Gin-Propaganda, aber der war, glaube ich, trotzdem Alkohol nicht abgeneigt. Und es gibt einen vergleichbaren Zyklus, der oft zusammengezeigt wird mit dem Gin Lane-Zyklus, nämlich den Beer Street-Zyklus. Mhm. Und in der Beer Street ist alles sehr positiv. Ja, da florieren die Sitten. Ja. Und in der Gin Lane sieht man eben den Sittenverfall und viele Kranke und viele sieche Menschen und eben Leute, die sich daneben benehmen. Und ja, genau, das war so ein bisschen Propaganda gegen den Gin und fürs Bier. Gibt noch einen anderen berühmten Zyklus von Hogarth, der wirklich sehr, sehr berühmt ist. A Rake's Progress, also der Fortschritt eines Wüstlings. Und das ist auch sehr witzig. Das ist zwar auch Propaganda gegen unmoralisches Handeln sozusagen, aber das hat was. Wenn man sich diesen Bilderzyklus anschaut, dann sieht man auch immer, dass es alles so gar nicht ernst, so richtig ernst gemeint ist, dass sich eben auch der Autor so ein bisschen, ich muss mal sagen, es ist irgendwie auch witzig gemacht. Also es ist ein Bilderzyklus, wo man halt das Leben einer Person sehen kann. Rackwell heißt er, also Wüstegut. Mhm. Der Name ist natürlich auch witzig. Der eben ja so ein bisschen über seine Verhältnisse lebt, wie das eben so ist. Und dann eben irgendwie auch Schulden hat und aus den Schulden durch reiche Heirat rauskommen will. Mhm. Und so, das gelingt alles nicht so richtig. Am Ende endet er im Gefängnis, beziehungsweise das ist die vorletzte Station, am Ende dann im Irrenhaus. Und da geht's auch um Alkoholkonsum. Also im dritten Bild gleich sieht man halt übermäßigen Gin-Konsum und wozu das führt. Und dieser Bilderzyklus, aus dem ist dann sogar eine Oper entstanden, nämlich diesmal The Rake's Progress von Igor Strawinsky, also eine ganz berühmte moderne Oper, auf der Basis des Bilderzyklus. Und das Libretto haben Chester Kallman und W.H. Auden geschrieben. Und mhm. W.H. Auden, da haben wir jetzt die Verbindung nach Berlin, also wissen Hugh Auden, ein ganz berühmter englischer Dichter des frühen 20. Jahrhunderts, der in den 20er und 30er Jahren in Berlin gelebt hat. Das lag daran, dass es irgendwie, damals der die Berliner Jungs den Geschmacksnerv der Zeit getroffen haben. Mhm. Und natürlich, dass die Sitten in Deutschland sehr frei waren. Da konnte man eben auch ein schwules Leben führen. Mhm. Und so ist Auden dann nach Berlin gekommen, nach Nordschöneberg, wo er gewohnt hat. Man weiß nicht mehr genau wo, aber ein anderer berühmter Dichter, der mit Auden befreundet war, Christopher Isherwood, da weiß man genau das Haus, wo der gewohnt hat. Da hängt auch eine Gedenktafel dran und Erzählung I am a Camera, ich bin eine Kamera, ist ja dann auch ganz berühmt geworden mit dem Musical Cabaret, was übrigens gerade wieder aufgeführt wird in Berlin. Also über die Sitten in Berlin gibt es auch als Film. In dem Film ist aber der schwule Aspekt so ein bisschen rausgefiltert worden. Das wird nur noch angedeutet. Mhm. Ja, also wie gesagt, eine ganz enge Beziehung nach Berlin und The Rake's Progress ist halt diese berühmte Oper von Igor Strawinsky mit dem Libretto von Auden und Kallman. Also ja, und wie gesagt, da auch in der Oper, ich habe die mal gesehen, spielt, das ist jetzt wieder die Brücke, spielt Gin eine große Rolle, ne, weil die sich eben da auch am Gin blöd saufen. Ja, wollen wir jetzt dann ja auch mal anfangen am Gin blöd? Ich glaube, wir sollten uns mal auch mal anfangen. Wir reden hier schon die ganze Zeit, ich weiß ja nicht wie lange, ja über eine halbe Stunde. Ja, noch keinen Tropfen getrunken. Wir haben noch keinen Tropfen getrunken und wir können es ja schon mal verraten, wir haben 5 Sorten. Und wir haben, das ist dann auch gleich das nächste Thema, hier noch Tonic Water. Genau. Und wenn wir jetzt das alles pur probieren und dann noch mit Tonic Water, wo man ja immer größere Portionen nehmen muss, wir haben gar keinen richtigen Spucknapf hier, dann werden wir am Ende des Tages, um mal diese schreckliche Wendung zu benutzen, aber hier passt sie, am Ende des Tages ganz schön fertig sein. Das stimmt. Der Welt. Und dann wird es uns ähnlich gehen wie den Wüstlingen. Genau, im Gelage. Na, dann muss ich mir wahrscheinlich am Ende noch ein Taxi leisten heute, um nach Hause zu kommen. Ich muss vielleicht noch 2 Sätze sagen, bevor wir jetzt anfangen mit dem Trinken. Ich hatte vorhin über diesen London Gin. Weil wir dann nicht mehr klar reden können. Naja, wir wollen immer nur ganz wenig trinken. So. Über den London Gin. Wir haben heute weitestgehend ganz, ganz viele Dry Gins sozusagen aus der Kategorie da. Das sind also die, die nicht nach diesen ganz spezifischen und kritischen Herstellungsmethoden sind. Wir haben im Prinzip nur. Gib doch mir mal einen kurzen Überblick. Okay, was willst du mit, was willst du haben? Hast du da nicht vorher überlegt? Du hast so dauernd die Flaschen gerückt. Ja, sonst hätte ich dir gesagt, überlegen, lass uns vorher einen Plan machen. Aber nachdem du dauernd die Flaschen gerückt hast. Ich habe schon einen Plan. Also wir drücken das hier als letztes, das als vorletztes. Wir fangen damit an und das ist die goldene Mitte. Ja, dann lass uns doch mal mit so einem Klassiker anfangen. Okay, wir fangen mit was Lokalem an. Haben wir überhaupt passende Gläser? Ja, du wolltest die 2 kleinen Gläser drüben mal holen. Ach so. Klein? Ja, oder willst du die großen haben? Die Nasendinger oder die großen? Die Tumbler. Die Tumbler. Die Tumbler meine ich doch auch. Genau. Kann man das doch viel besser. Und du könntest im Prinzip da schon mal in jedes Glas schon mal einen Eiswürfel reintun? Genau, wir haben wieder Eis von unserem Nachbarn, den wir auch bei dieser Gelegenheit loben wollen. Genau. Ja, das ist diese Wein- und Espresso-Bar. Espresso-Bar. Hast du da eigentlich einen Namen von unserem Nachbarn? Das Ding heißt Wein- und Espresso-Bar. Ja, ich dachte die Person. Eis geht zu Ende. Der hat mir das schon eigentlich mal gesagt. Darf ich dir das hier so rübergeben? Ja, darfst du gerne. Das klappert es, das ist das Eis im Tumbler. Genau. Und die heißt Espresso Weinbar, genau. Ich muss nur mal verlinken. Der ja, muss man verlinken und wir müssen auch, der Mensch muss doch einen Namen haben. Wir sind doch jetzt schon so lange mit ihm befreundet. Ja. Das ist ja wie bei den Schwulen, wo man erst nachher bei der Scheidung nach dem Namen fragt. Ist das so in der Schwulenszene, ja? In der Schwulenszene gibt es oft, insbesondere auch befördert durch diese Dating-Profile, dass man halt die Leute bestenfalls noch mit dem Nick kennt und nie weiß, wie sie heißen. Mhm. Wie gesagt, erst wenn man wieder auseinander geht, dann fragt man mal, wie der andere heißt. Ja, aber Namen sind ja eh Schall und Rauch, von daher. Genau. Das ist auf jeden Fall Italiener, wie wir heute mal festgestellt haben. Ja, jetzt. Okay, wir fangen jetzt an mit Gin und zwar mit einem Berliner Gin. Berliner Gin. Ein Gile, ein genau, der heißt. Ich dachte, wir fangen mit einem London Gin an. Nein, ja, also es ist. Es ist ein London Gin. Es ist ein London Gin. Aus genau. Berlin. Aus Berlin. Ach, das ist so ein ganz heftiger. Ne? Ja, das ist ein recht heftiger. Oh, das wird gleich mit dem heftigsten anfangen. Also wir fangen an mit dem Berliner Brandstifter. Ja, Brandstifter sagt ja schon alles. Genau, Berliner Dry Gin, also auch da die Hommage an London Dry Gin, sozusagen Berliner Dry Gin. Der ist siebenfach gefiltert, dadurch soll er wohl sehr, sehr mild sein. Mhm. Aber der ist doch gar nicht mild. Er ist nicht mild, das stimmt, ja. Ich habe ihn noch nicht getrunken, aber ich habe schon gehört von ihm. Und alle haben doch, mit irgendjemandem haben wir gesprochen, der gesagt hat, oh, der ist ja ganz, ach ja, unsere Büronachbarn. Genau. Und das ist jetzt auch eine handabgefüllte Flasche, das ist die Flasche Nummer 787, also Jumbo Jet sozusagen, nee, 747 ist Jumbo Jet, also 787 von 9999. So, gib mir ein Glas, ja, dann kann ich. Was? Von 9999? Ja, es gibt hier 9999 Flaschen davon. Flaschen. Achso. Und das ist die Flasche Nummer 787. Ja, dann ist da, gibt's ja noch einige. Genau, willst du pur, ja? Pur, aber wenig. Ja. Wir wollen ja nachher noch. Oh, er riecht schon mal extrem. Tonic. Er riecht schon sehr, sehr. Ich hätte mal das Eis erst hinterher reintun müssen, ja, damit man den Geruch besser wahrnehmen kann. Oh ja, der riecht sehr nach Wacholder. Also ist auch ein, wie gesagt, ein Dry Gin, das heißt, es wird während des Destillatprozesses die Kräuter hinzugefügt. Und das bedeutet Dry. Genau, Dry Gin, das ist sozusagen. Ja, erklär nochmal. Dry. Also Dry Gin ist eigentlich trocken. Genau, ist eigentlich trocken. Genau, also ist dem London Gin halt sehr ähnlich, weil, wie ich habe schon gesagt, beim London Gin gibt es halt ganz, ganz strikte Regeln beim Prozess. Und bei dem Dry Gin darfst du zum Beispiel zu jedem Zeitpunkt die Kräuter hinzufügen. Mhm. Und sonst nicht. Sonst nicht, genau. Sonst darf man die nur wann zufügen? Ich glaube, die müssen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Du darfst die, glaube ich, nur über, wenn du das die Kräuter reinmachen und über den, wenn der Dampf sozusagen, der Alkoholdampf entsteht, muss der sozusagen an den Kräutern vorbeigehen. Mhm. Und hier kannst du sozusagen direkt zum Beispiel die Kräuter auch ins Destillat mit reinmischen. Mhm. Das ist der ganz strenge Unterschied. Genau. Ja. Ja. Also riecht schon mal extrem nach Wacholder. Ja. Ist sehr frisch. Oh, ich finde ihn sehr scharf. Ist sehr scharf. Ich habe auch, obwohl er so teuer ist, ein bisschen weggeschüttet, weil er mir zu scharf ist. Okay. Bei mir ist er wirklich zu scharf. Also, Brandstifter passt. Brandstifter passt sehr, ja. Ich finde, das ist auch ein guter Gin, den man, weil der extrem scharf und dominant zum Schluss ist, du auch sehr gut mit dem Tonic trinken kannst. Ja, genau. Deshalb kann ich ja mit Tonic. Du brauchst da auch ein bisschen was Dominanteres im Geschmack. Und das ist so ein typischer Gin, wo ich eine Gurke hinzufügen würde. Es gibt ja mal diese Streitigkeit, entweder Zitronenschale oder Gurke. Genau. Mhm. Zitronenschale ist britisch. Genau, ist eher britisch. Gurke aber ist so ein bisschen deutsch. Ja, aber ich finde, es passt auch zu verschiedenen Gins verschieden gut. Also wenn du jetzt, du merkst ja, der ist schon. Nimmt man eine Gewürzgurke. Eine Gewürzgurke. Ja. Nein. Also nein, doch, keine. Diese grünen langen Gurken. Grünen langen, also die wie heißen die auf Gemüsegurken. Gemüsegurken, genau. Ja. Also keine. Naja, nee, das wäre ja auch mit Essig, das würde ja gar nicht passen. Sollen wir nicht den Rest gleich, damit es nicht umkommt, gleich mit Tonic trinken? Ja, ich würde dazu empfehlen, du brauchst dafür einen sehr, sehr dominanten Tonic. Mhm. Ich würde dir den Fever Tree empfehlen. Fever Tree? Fever Tree. Wie der Fever und dann der ja. Ich habe hier mal einen Öffner. Das ist hier, wie gesagt, ein sehr, sehr dominantes Tonic Water, was du halt jetzt auch brauchst, um diesen krassen Geschmack irgendwie ein bisschen einzubringen. Ich mache mal ganz kurz einen Schluck rein hier. So, bitte, schön. Mach mal einen Eiswürfel. Also wir haben jetzt bewusst heute auf Gurke und Zitrone verzichtet. Das war uns jetzt echt zu viel Sauerei. Aber zu dem passt, weil der schon sehr, sehr zitronisch in der Nase ist, passt jetzt keine Zitrone noch mit dazu. Wäre noch intensiver. Darum also eher so eine Gurke, die das Ganze so ein bisschen schöner macht. Schmeckt wirklich gut. Ja, das ist ein intensiver Tonic. Ja, und da merkst du jetzt mit dem intensiven Tonic geht es Sprittige so ein bisschen nach hinten. Man merkt vordergründig sehr stark den Wacholder. Mhm. Auch so eine leichte Limetten- oder Zitronennote. Ja, das wollen wir eigentlich haben. Ja. Also ich finde, das ist eine super Kombination. Ja. Ich habe das jetzt im gleichen Glas getrunken, wo vorher der Kaffee drin war. Mhm. Aber nur ein ganz kleiner, also es ist kaum noch drin. Aber nur im Geruch riecht es noch ein bisschen nach Kaffee. Aber das macht sich auch gut. Ja. Eine gute Kombination. Ja, schön. Also das ist wirklich, wir müssen dann noch was über Tonic Water sagen. Ja, wir hatten ja eine Folge über, ja. über Berliner Limonaden. Wir müssen ja jetzt nicht alles wiederholen, was wir in der Folge hatten, aber über Tonic Water muss man trotzdem. Genau, machen. Dann bitte fahre fort. Tonic Water, genau. Tonisches Wasser, tonisch eben, weil es die Lebensgeister zurückholt. Und das liegt eben am Chinin. Da ist sogenanntes Chinin drin. Also Extrakt der des China-Rindenbaums, wobei das zwar China-Rinde heißt, aber mit China nichts zu tun hat. Auch nicht mit irgendeiner Lady Chinon oder so, was auch irgendwo in der Wikipedia steht, sondern das kommt von dem Quechua-Wort China, das bedeutet Rinde. Und eben das Wort für Rinde. Dieser Baum hat halt eine eindrucksvolle Rinde, die wird verarbeitet, also die China-Rinde, die Rindenrinde, und daraus wird dieses Chinin gewonnen. Man hat halt sehr früh festgestellt, dass man das als Malaria-Medikament nehmen kann, wo es eigentlich, ja, also es senkt halt Fieber und ist entzündungshemmend und so. Und dann, ja, haben die Leute das immer trinken wollen und schmeckt ja auch ganz gut, bitter, ist erfrischend. Und dann ist eben daraus so eine Art Limonade entstanden. Und alle Leute haben dann angefangen, diese Limonade zu trinken. Und auch wieder die Briten, nämlich, die hatten ja Kolonien, unter anderem in Indien. Da gab es ein Malaria-Problem. Und dann ist den Leuten halt gesagt worden, trinkt Tonic Water. Und sie haben dann daraus praktisch eine Limonade gemacht. Das wurde halt dauernd getrunken. Und natürlich auch der Wacholder hat natürlich medizinale Wirkungen. Das haben wir ja vorhin schon besprochen. Mhm. Dann passt das zusammen. Das sind sozusagen zwei Getränke, die einen gewissen medizinischen Anspruch haben, werden halt zusammengegossen. Und daraus wird eigentlich ein nettes Erfrischungsgetränk mit Alkohol gehabt. Mhm. Also von daher passt das zusammen. Ja. Ja, also das ist ja Berliner, also ich finde auch der Brandstifter ist, glaube ich, auch ein Gin, der gemacht ist für Mixgetränke. Mhm. Wir werden später noch andere Gins haben. Ja, denn der wäre alleine. Ist allein, wie gesagt, zu dominant. Dementsprechend ist es, glaube ich, schon so designt für als Fazit. Wir werden noch welche haben. Also ich kenne ja hier den du als letztes hast. Das ist einer der wenigen, die ich kenne. Gut, jetzt auf dem Camp habe ich ja auch Gin angeboten bekommen vom Altona Whisky Kontor. Ja, nochmal vielen Dank an den A-Pod, das ist sein Nick, der mir das eingeschenkt hat im Vorfeld, im Vorgriff auf diesen Podcast, den er dann vielleicht auch hört. Ja, und das fand ich nun auch ein ganz, ganz tolles Getränk. Und dieser, den wir dann zum Schluss trinken, ist so ähnlich. Mhm. Ich werde aber trotzdem vielleicht dann, wenn wir bei dem sind, auch noch was zu dem Hamburger sagen, den ich da getrunken habe, weil er wirklich vergleichbar ist und weil ich da auch noch, ja, werde ich dann sagen, jetzt nicht vorwegnehmen. Wir machen damit den zweiten Gin weiter. Wir bleiben weiterhin in Deutschland. Also jetzt gerade nicht eigentlich das klassische Land des Gins. Man denkt ja immer so an England ist ja das klassische Land des Gins. Aber mittlerweile in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Gins. Auch sehr, sehr viele, die mittlerweile weltweit getrunken und berühmt sind. Und jetzt kommen wir, also der Berliner Brandstifter ist, glaube ich, eher noch so ein in der Masse noch ein Unbekannter. Wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Unbekannten. Und zwar gehen jetzt sozusagen nach Köln. Und in Köln wird ja, also Köln ist jetzt nicht bekannt unbedingt für Gin, klar, also für Kölsch. Aber die Sünner, Brauerei. Kölsch-Brauerei. Genau, ja. Kölsch-Brauerei sozusagen, die stellt auch einen Gin her. Und sozusagen, den habe ich mir mal mitbringen lassen. Also die machen nicht nur Gin, sondern die machen auch Limonaden und auch Spirituosen. Also die machen auch, was weiß ich, Korn und ja, und halt einen Gin. Und wir haben von denen einen Dry Gin, also auch wieder, und zwar den Dry Gin Numero 260, so heißt der. Aber so viele Gin-Arten machen die ja nicht. Doch, die haben, glaube ich, zwei. Zwei haben sie im Angebot. Ja, aber dann, wie kommen sie dann auf 260? Also das Ding heißt einfach Nummer 260, warum auch immer. Gut, okay. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr dominanten Wacholder-Geschmack, wirst du gleich merken. Sehr viel Lavendel, Zitrone und Bitterorange. Jetzt kommen wir auf dieses Thema mit dem, ja, und das sind noch andere Geschmäcker dabei. Genau, das sind, also da merkt man auch jetzt gleich sozusagen die ganzen Gräser und Kräuter da drin. Und ist eigentlich auch gemacht für als Gin zum Mixen. Du wirst merken, im puren Zustand auch sehr sprittig, sehr alkohollastig. Der hat auch irgendwie 43%, genauso wie der Berliner Brandstifter. Gin muss mindestens 37,5 haben. Na gut, aber 43 ist deutlich mehr. Genau, ist deutlich mehr, 6%. Und dementsprechend merkt man halt, dass er doch etwas intensiver ist. Und wie gesagt, aus Köln auch dort lokal hergestellt. So, gib mir dein Glas her. Ja. Ich habe mal alle Flaschen, die wir heute Abend jetzt konsumieren, habe ich auch schon mal getwittert. Die sieht man bei dem Genusscast Twitter-Account. Sieht man die ganz gut. Habe ich alle aufgereiht und da kann man auch nochmal sehen. Wir werden natürlich auch in den Shownotes nochmal alle verlinken. Das heißt, da könnt ihr auch nochmal auf die einzelnen Gins mal draufklicken. Toll. Toller, also tolles Aroma, also ein Bouquet eben. Wenn du, wenn du daran riechst, dann merkst du schon diese verschiedenen, ja, auch die Zitrusfrüchte und so. Das also ich, ist schon mit dabei. Ich finde es sehr, sehr intensiv. Es riecht, ich habe so Lavendel-Dufterfrischer bei mir im Schrank drin und ich finde, das Lavendel ist sehr, sehr dominant hier. Ja, aber nicht nur. Nicht nur, es sind auch Geschmäcker dabei. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich mag ja auch Lavendel. Also ich gehöre zu den wenigen Leuten, die auch schon mal Lavendel-Tee getrunken haben. Also ich mag, also diesen Geruch mag ich schon. Wird ja manchmal so ein bisschen als zu feminin, zu parfümartig angesehen. Das ist ja auch richtig, da ein Lavendel-Parfüm, also das die Basis, eine wichtige Basis von Parfüm ist Lavendel. Aber nicht nur. Also ich glaube, dass wenn man den Naturgeruch von Lavendel nimmt, das ist, hat dann doch nicht so viel mit Parfüm zu tun. Ganz interessant bei diesem Sünner Dry Gin. Ich habe Blog-Einträge gelesen von Leuten, die sich noch intensiver mit Gin beschäftigen, als wir es tun. Bei dem wird explizit empfohlen, weil das ja so nach Lavendel und Zitrus schmeckt, statt einer Zitrone und einer Gurken hinzuzufügen, grobkörnigen Pfeffer. Mir gut vorstellen. Mir sehr gut vorstellen. Mit rein, also richtig grob gemahlenen Pfeffer und das dazu zu trinken. Ich habe mich dieses Experiment noch nicht getraut. Ich würde aber jetzt nochmal eine Sache mit dem Tonic Water probieren. Auch also mit dem Fever Tree? Mit dem Fever Tree, weil ich finde es auch, der ist sehr, sehr intensiv und das Ganze ein bisschen sozusagen abzumildern. Fever Tree übrigens, weil der China-Rindenbaum als Fieberbaum bezeichnen wollen, weil das Fieber senkend ist. Ist auch sehr gut bei Grippe. Also ich kann das sehr empfehlen. Das gehört auch zu meinen persönlichen Kuren für Erkältungskrankheiten. Gin Tonic trinken. Gin Tonic. Es gibt ganz, ganz Also ich habe mir da so ein richtiges Ritual gemacht, wie ich die Erkältung bekämpfe. Mhm. Das hat dazu geführt, dass ich mich nicht mehr erkälte. Okay, sehr gut. Weil ich da so ein, wahrscheinlich haben die Viren Angst. Gut. Also Fevertree ist auch ein Original Tonic Water eigentlich aus London. Also gehört richtig zur Kultur mit dazu. Ja. Wird mittlerweile halt auch weltweit exportiert, wie halt alle guten Tonics mittlerweile. Ja. So, ich habe jetzt mal als Gin Tonic die ganze Mischung jetzt mal. Oh ja. Und da merkt man jetzt zum Schluss, finde ich, jetzt kommen diese ganzen Zitronen- und Bitterorange-Aromen raus. Ja. Der Lavendel verschwindet. Mhm. Und jetzt kommen sozusagen diese herben Aromastoffe raus. Oh, ein bisschen. Das ist auch, finde ich, sehr, sehr angenehm. Ja, sehr angenehm. Also wirklich im Gin ganz toll. Also der ist jetzt... Ganz toll. Finde ich also auch so als Mischgetränk auf jeden Fall pur. Ja. Nicht so mein Fall. Nicht dein Fall. Also pur nicht. Pur nicht, nee, das meine ich nicht, auch. Aber als Gin Tonic, als Gin Tonic ist sehr, sehr gut. Ja, also jetzt spreche ich mal von dem Hamburger, den ich da bekommen habe. Mhm. Und der heißt Raijin Jinsul. Mhm. Der Jinsul. Jinsul. Das ist portugiesisch. Der ist allerdings in Hamburg hergestellt. Auch unter dem Namen Saudade. Saudade. Muss ich besser sagen, weil das ja europäisches portugiesisches. Sehnsucht eben. Also ein, ja, im Grunde zwar in Hamburg hergestellt, aber portugiesisches Rezept für Portugal. Und eben, ja, es gibt ja eben diese Kolonial- und Handelsbeziehungen, deshalb Portugal. Und der enthält nun auch Zitrusfrüchte, weil es die viel gibt in Portugal und weil ja auch eben dieser Geschmack vielleicht auch was mit den Kolonien zu tun hat. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Eben von der Altona Spirituosenmanufaktur, dort auch hergestellt. In einer schönen Steingutflasche eben auch. Und hinten drauf steht ein Vers von Fernando Pessoa. Müssten wir dann eigentlich auch verlinken. Den Fernando Pessoa. Und ich fand, ja, ich fand einfach diesen Vers sehr interessant. Also dieser Vers ist nerdtauglich, weil er so eine Art Rekursion in sich trägt, beziehungsweise es geht so Meta, so eine Meta-Geschichte. Dazu muss man also wissen, Fernando Pessoa ist eigentlich der portugiesische Schriftsteller schlechthin, der bedeutendste Lyriker Portugals. Und man bezeichnet ihn auch als den Goethe Portugals, allerdings hat er erst 1888 geboren, hat also am Ende bzw. am Anfang des 20. Jahrhunderts, des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen ist das eben gelebt und vor allen Dingen ist das ein Dichter des 20. Jahrhunderts, also auch ein wirklich moderner Dichter, der auch so eine, ja, der ist auch deshalb so gut, weil er oft so ironisch ist. Und das ist wirklich eindrucksvoll, also diese Ironie. Und das sieht man sehr schön bei diesem Gedicht. Also dieser Vers beschreibt eigentlich das Werk von Pessoa sehr gut. Also ich kann es mal eben mit meinem schlechten Portugiesisch vorzulesen, das ist jetzt nicht so schön. aber ich kann es ja übersetzen. Also Sehnsüchte. Nur Portugiesen können sie wirklich gut fühlen. Denn sie haben jenes Wort, um zu sagen, dass sie Sehnsüchte haben. Ja, und das ist doch wunderschön Meta bzw. rekursiv. Also sie können sie also nur deshalb so gut fühlen, weil sie das Wort dafür haben, um das auch zu sagen. Ja, ja. Also mit anderen Worten, Sehnsüchte entstehen dadurch, dass man sie so nennt. Das fand ich schon sehr, sehr schön. Also so, das zeigt einfach, charakterisiert Fernando Pessoa eigentlich sehr schön. Und und eben dort in Portugal wachsen eben nicht nur Wacholder, sondern auch Zitrusfrüchte. Zitrosen. Und daraus wird eben dieser Gin gemacht. Mhm. Ja. Wirklich ein sehr fruchtiger Gin. Ohne Lavendel, aber fruchtig. Also ein bisschen wie der, nur statt Lavendel mehr Zitrone. Zitrus. Mhm. Zitrus drin. Ja, ich habe dir das Bild ja gezeigt. Ich stand ja davor, als ich das letzte Mal in Hamburg war. Bin ich, als ich vom Hotel dann zu unserem Treffpunkt gelaufen bin, bin ich dran vorbeigelaufen und da hatte ich dann natürlich auch gleich ein Foto schießen müssen. Mhm. Der Mensch, der das Ganze macht, der ist auch Portugiese. Und deshalb dieser portugiesische Hamburg. Ist Portugiese und dementsprechend kommt halt diese Verbindung dahin. Und ich finde, das ist eine tolle Sache, weil ich finde, das ist auch eine schöne Manufaktur. Also ich finde, das ist irgendwie, das passt so gut, weil dieses Gin-Destillat und dann mit diesen portugiesischen, in Anführungszeichen, Wurzeln durch diese Zitrone-Geschichte und Wacholder, es ist einfach nur klasse. Im Übrigen habe ich Unsinn erzählt, das ist kein, es hat zwar den Zitrusfruchtgeschmack, aber die Zitrosen sind keine Zitrusfrüchte, trotz der Ähnlichkeit des Namens, sondern malbenartig, also wie die Hagebutte, aber die enthält ja auch viel Vitamin C und Säure. Das ist natürlich deshalb, daher kommt dieser Geschmack. Mhm. Und ist sehr typisch für Portugal und die Kanarischen Inseln und so. Also die sogenannten Zitrosengewächse, nicht Zitrusfrüchte, aber es hat eben diesen Zitronengeschmack eigentlich, das ist es. Ja, und das ist schon wirklich was Besonderes. Passt natürlich wieder gut zum Gin auch. Zum Tonic Water. Zum Tonic, ja. So, jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir zu einem Klassiker. Mhm. Also viele kennen den halt, die blaue Flasche. Dadurch wirkt er auch so ein bisschen bläulich, obwohl er ja genauso farblos ist wie jeder andere auch. Und sozusagen der klassische Bombay Sapphire oder Sapphire, je nachdem, wie man es gerne aussprechen möchte. Deshalb die blaue Flasche, weil der Sapphire ein blauer Stein. Genau, blau schimmert. Und es hat eine klassische Flasche, ganz klar. Und alle Kräuter, die hier drauf so geschrieben sind, sind halt auch hier, finden sich im Geschmack wieder. Und auch aus welchem Land sie sind. Steht immer ganz schön auf der Flasche drauf. Steht irgendwie drauf, dass die Grains of Paradise, Cubic Berries from Java, Cassis Sprank from Indochina, Almonds from Spain, Licorice from China, Jupiter berries from Italy, Lemon peel from Spain, Coriander seeds from Monaco, und so weiter. Das sind halt sozusagen die ganzen Additive, die hier mit dabei sind. Und ist so der Klassiker. Also ich denke, dass wenn du nach Gin fragst, an einer normalen Bar, ist es, glaube ich, die Flasche, die am meisten vorrätig ist. Ist, glaube ich, das bekannteste Produkt überhaupt. Ja. Ich persönlich trinke den ganz gerne. Obwohl der, sage ich mal, preislich gar nicht so weit weg ist wie die anderen. Und wenn man da also 1 Euro oder 2 Euro mehr drauf legt, kriegt man eher was Besonderes als einen standardguten Klassiker, sage ich immer. Aber wir überzeugen uns gleich mal von dem Geschmack. Ich habe jetzt noch den anderen hier. Oh, da musst du jetzt mal in dein Glas dann anderes nutzen, um das Ganze mal loszuwerden. Du hast doch hier so ein Schöpfglas. Gib mir her. Ich werde dich jetzt auch mal ausstatten damit. Und dann probieren wir den auch mal mit einem Tonic Water, mit einem anderen. Rausnehmen. Ja, müssen wir auch, weil da passt jetzt dieses Fever Tree gar nicht dazu. Wirst du gleich merken. Riech erstmal bitte dran. Tja, sehr wenig Bouquet im Vergleich. Ja. Das riecht so ein bisschen nach Wacholder, das ist schon wahr, aber es riecht irgendwie flach im Vergleich zu dem, was wir gerade haben. Das stimmt, aber ich finde, es riecht eher hölzern, also wie Tannennadel. Ja, da hast du recht. Es ist eher so ein leichter Holzgeschmack drin, tanniger Geschmack. Ja, das könnte sein. Ich probiere ihn mal. Probier mal. Der hat auch 40%, obwohl er, finde ich, deutlich stärker schmeckt vom Alkohol her. Ja, der hat aber auch so ein Fass. Der erinnert mich ein bisschen an Cachaça. Okay. Also wenn ich böswillig bin, würde ich sagen, hat so ein bisschen den Geschmack einer Schuhsohle. Okay. Aber also er überzeugt mich nicht. Also es ist auch kein Gin gemacht, um pur zu trinken. Definitiv nicht. Das ist auch ein Gin für Longdrinks. Und du merkst, er ist auch relativ bissig zum Schluss. Das heißt, wir brauchen da jetzt irgendein Tonic Water, was es so ein bisschen ausgleicht. Mhm. Aber diese Geschmacksnoten, sage ich mal, diese tannigen Geschmacksnoten nicht irgendwie untergehen lässt. Darum kannst du jetzt hier, mach mal bitte auf. Ja. Und, welchen? Den, warte mal, nicht Thomas Henry, sondern den anderen. Henry. Was haben wir denn hier noch? Auch nicht den Classic. Goldberg? Goldberg, genau, den hatte ich im Sinn. Oh, hübsche kleine Flasche. Ja. Genau, jetzt nehmen wir dazu ein Goldberg Tonic Water. Ach Gott, da steht ja mittlerweile in anderen Farben drauf. Mhm. Abgefüllt in Deutschland hier für in Paderborn. Mhm. So. Du darfst dir auch bitte einschenken davon. Mhm. Oh, internationale Flasche. Also diese Mini-Flasche ist typisch für so hochpreisige Bars. Genau. Und das ist ja wirklich in allen Sprachen, sogar auf Arabisch. Mhm. Ja gut, ich meine, chininhaltige Getränke sind natürlich im Islam nicht verboten. Mhm. Jetzt probier mal. Ich finde, der schmeckt komplett anders. Mhm. Schmeckt wirklich komplett anders. Ja, interessant. Diese Schuhsohle geht weg, sozusagen. Ich finde, es bleibt sehr stark dieser Tannennadelgeschmack und Wacholder und dennoch, man merkt, relativ kräftig im Geschmack. Ja, vom Alkohol. Wacholder ist dabei. Ja, die Wacholder schmeckt man wirklich durch. Das ist interessant. Also man glaubt fast, dass man nur Limonade trinkt. Ja. Wenn nicht der Wacholder-Geschmack dabei ist, dann kommt der her, denkt man, ah, Gin. Aber es hat praktisch keinen alkoholischen Geschmack mehr. Ja. Ja, interessant. Ja, aber ich werde davon nicht so viel trinken. Ja, ich finde auch bei Gin, wenn man dann trinkt, also ich finde, man merkt auch gar nicht, dass man so schnell besoffen wird, weil das schmeckt so ein bisschen. Du musst gleich mal ein Foto machen, du bist knallrot im Gesicht. Ich bin knallrot im Gesicht. Ganz plötzlich. Also, das ist nicht der Sonnenbrand vom Camp, denn vorhin warst du noch normal gefärbt, aber jetzt merkt man, wie denn der Alkohol zusetzt. Ja. Also das ist schon ein gefährliches Getränk. Ist es. Also ich merke das auch bei Gin. Ich kann da so, das trinkt sich ganz gut weg und dann irgendwann denkst du so, boah, jetzt schlägt es aber richtig 13. Mhm. Ja. Ja. Ja. Es wirkt auch sehr zeitverzögert. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Man ahnt nichts Böses, hat dann Last Gin getrunken und plötzlich Wurms. Zack. Ja. Aber jemand muss es tun. Mhm. Und darum opfern uns hierfür. Machen wir das halt. Alles für den Club. Mhm. Unser Leben für den Hund. Nee, nicht für den Hund. Für unsere Hörer. Für unsere Hörer. Aber es gibt auch diesen Spruch von Hausmeister Krause. Ach so. Kennst du das? Hausmeister Krause habe ich schon mal gehört, ja. Dann Tom Gerhardt spielt ja da die Hauptrolle und ist halt so ein Hausmeister und sagt, der hat einen Dackel, ist im Dackel-Club sozusagen. Und da gibt es halt so den Clubspruch, ist halt alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund. Mhm. Und weil du gerade sagtest, alles für den Club, ist mir das dann direkt sozusagen spontan eingefallen. Und ich habe es schon wieder sozusagen gesagt. Ja, das mir ist gerade selbst aufgefallen, ja. Ja, das ist schon der erste Weg zur Besserung, wenn es dir aufgefallen ist. Das ist bewusst sagen. Bewusst nicht mehr sozusagen sagen. Mhm. Ich guck mal, ob ich das reduzieren kann. Ja, schon schön. So, jetzt kommen wir zu einem auch bekannten Klassiker, würde ich sagen. Und das ist jetzt wirklich der erste London Gin, den wir hier haben. Alles andere waren jetzt bis dato Dry Gins und das ist jetzt der erste London Gin. Und zwar ein ganz bekannter, Hendrix. Und ist destilliert und abgefüllt in Scotland. Hat 44% Volumenalkohol, also schon richtig heftig. Und ganz typisch, also das der typische Geschmack davon ist für euch ganz, ganz viel Kardamom. Quatsch, Kardamom. Kardamom, Koriander und Zitrus. Das ist so der, ja, der, der typische Geschmack davon. Ja. Die machen auch hinten einen ganz lustigen Spruch drauf, der schreibt, it's not, not for everyone. Also ist nicht für jeden. Halt auch ein spezieller Geschmack. Ich finde es ganz schön, dass es diese Gin Flasche hat, nämlich ein Holz, einen Korken. Und ich finde. Holz? Naja, ich aus Holz, aus Kork. Und das macht so ein schönes Geräusch, wenn du aufmachst. Schön. Ja, schön. Ist auch eine schöne Flasche. Ist eine, ja, das ist jetzt. Also vom Design her. Sehr schön. Ja, ist jetzt auch die Literflasche, die gibt es irgendwo, habe ich mal mitgenommen bei irgendein. Nee, ah, die habe ich mitbringen lassen von Bilbo B. hat die mir mitgebracht. Mhm. War irgendwo auf Internet unterwegs und hat die im Duty Free Shop gekauft. Mhm. Mitgebracht, genau. So, jetzt probiere ich erstmal als erstes. Gib mir ein Glas. Ansonsten ähnlich wie Whisky. Helgoland ist eine gute Adresse. Genau, Helgoland ist immer eine gute Adresse, ja. Ja. Ja, wir müssen auch für die deutschen Landen hier auch noch ein bisschen Werbung machen. Ja. Ich gebe es mal rüber. So, jetzt riech mal dran. Oh, viel, also jetzt gerade im Vergleich zu dem letzten. Ja. Der hat wieder einen sehr viel stärkeren, ein sehr viel stärkeres Aroma. Ja. Also Bouquet. Aber auch viel, viel Alkohol merkt man zum Schluss. Das ja, ist so richtig so. Alkoholisch, wie viel Prozent hat er? 44. Ja, ja, klar. Richtig viel. Also richtig viel. Tja, dann bin ich ja mal gespannt, wie der schmeckt. Also, interessanter Geschmack. Sehr interessant. Ja, was ist denn das? Das ist aber kein Lavendel. Nee, Koriander. Koriander, genau, Koriander. Das ist Koriander. Also Koriander ist typisch, man durch. Typisch ganz Koriander. Klar Koriander, genau. Der da durchkommt als Geschmack. Das ist ja bei unserem letzten wird da ja auch ein bisschen Koriander dabei sein. Mm. Schön eigentlich. Was tut man da für einen Tonic dazu? Irgendwas Leichteres. Wir haben noch, genau. Wir haben noch Indian Tonic. Nein, Schwepps. Eben nicht das Indian, sondern das andere. Ganz stark. Das neuere. Das Dry Tonic. Das Dry Tonic muss dazu nehmen. Hier, bitte. Der Klassiker Schwepps. Ich finde, die machen eigentlich keine guten Tonics. Also, wenn du die anderen dagegen probiert hast, sind die eigentlich eher sehr, sehr lasch. Wobei das Indian Tonic ja sozusagen Ur-Tonic ist. Nee, das ist mittlerweile die Rezeptur geändert. Das ist viel zu süß geworden. Ah, verstehe. Und eigentlich möchtest du das Dry Tonic haben mittlerweile, weil das eigentlich etwas milder ist. Was aber auch im Gegensatz zu dem Coca-Cola Tonic, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Mist oder so ähnlich, das hat auch so einen blöden Namen, ja. Das fluoresziert nicht im UV-Licht. Mhm. Das fluoresziert, obwohl wir hier nicht richtig UV-Licht haben. Schade, schade. Das, wenn dann das, aber es fluoresziert. Ja, das macht Full Spektrum, da ist natürlich auch UV mit dabei. Ja. Aber probier jetzt mal, es ist also auch so ein Hendrix, ist halt so auch typisch, finde ich auch meiner Meinung nach mehr mit Zitrone zu trinken. Mhm. Durch diesen starken Koriander-Geschmack. Und aber mit das dem. Kommt sehr gut mit dem, mit dem. Ja, finde ich auch. Ist eine gute Kombination. Obwohl ich Schwepps eigentlich kein Fan mehr bin, finde ich das Dry Tonic Water von Schnapp. Ja, aber das Coca-Cola-Konkurrenzprodukt ist so viel schlimmer. Mhm. Ich weiß, es ist eigene Erfahrung. Weil es in Spanien praktisch nicht mehr möglich ist, was anderes zu bekommen als dieses Coca-Cola-Ding, weil die irgendwie, um Coca-Cola anbieten zu können, nur noch Coca-Cola. Also Getränke des Coca-Cola-Konzerns haben. Mhm. Und es ist. Wir dann tagelang mussten wir dieses, ich glaube, Mist heißt das. Das heißt wirklich so. Mhm. Gut, in Spanien fällt es nicht so auf, in Deutschland. Vielleicht heißt es in Deutschland anders. Müsste man mal nachgucken. Und dann hatten wir endlich einen Laden, wo es Schwepps Classic gab. Mhm. Also Dry, glaube ich auch. Mhm. Und ich war ja vorher nicht so der Experte, aber. Das schmeckte gleich viel, viel besser. Also, das ist schon nochmal ein Unterschied. Hieß das vielleicht Nordic Mist? Ja, Nordic Mist, genau. Ist das nicht von Coca-Cola? Mm-mm. Ich rede ja was Blödes. Nee, Nordic Mist ist, glaube ich, nicht von Coca-Cola, weil Schweppes ist eine Coca-Cola-Brand. Muss sein, weil das überall war. Das hat uns doch einer erzählt. Ja, doch. Hier, Nordic Mist gibt es sogar in der Enhanced Wikipedia einen Artikel. Nordic Mist. Doch, ist auch Coca-Cola, stimmt, du hast recht. Coca-Cola Company, genau. Und deshalb haben das viele, weil sie das anbieten müssen, Weil sie da halt, die haben diesen Exklusivvertrag mit Coca-Cola und Cola wollen sie dann doch alle haben in Spanien und deshalb müssen sie dann plötzlich auch diesen Nordic Mist trinken. Aber in Deutschland wird es, ich glaube, nicht verkauft. Ich gucke gerade. Nicht verkauft. Crap. Ja, das steht in der englischen Wikipedia, steht's. Da steht sogar drin, der Trivia mit dem German. Ah, this might be the reason why it never was launched in Scandinavian countries, weil das da auch diesen, die Sonderbedeutung hat. Mm. Ja. Es ist sehr schade, dieses Schweppes Dry Tonic Water kriegt man gar nicht mehr. Man kriegt nur dieses Indian, wo die Rezeptur halt irgendwann mal geändert wurde und dementsprechend das viel zu süß ist. Also wenn man es noch ein bisschen geziehen ist, wird immer besser. Ich finde, das lässt sich auch sehr, sehr angenehm trinken. Sehr, sehr angenehm, muss ich auch sagen. Also man merkt auch, es reduziert auch schön den Alkoholgehalt. Also es ist nicht mehr dieses, ich finde im Nachgeschmack war das sehr alkoholisch. Genau, das stimmt. Und jetzt wird es so richtig so angenehm zu trinken. Ja, ja, sehr schön. Bin begeistert. Das könnte, da kann man sich dran gewöhnen. Definitiv, ja. Ja. Ich habe das Gefühl, dass unser Stream kurzzeitig unterbrochen war. Okay. Aber muss sehr kurzzeitig gewesen sein. Jedenfalls zeigt das hier so komisch an. Also das gibt es zweimal. Aber werden wir hinterher sehen. Ja, werden wir hinterher sehen. Ja. Okay. Ich bin froh, dass wir jetzt nur noch einen Gin haben, weil ich merke es nicht schon. Ja, ich merke es auch. Und wir müssen vielleicht mal unseren Zuhörern sagen, wir haben jetzt wirklich so ein halb hohes Tumblerglas und haben wirklich nur immer einen. Immer nur einen winzigen Schluck. Ich habe mir sogar den Rest immer noch weggeschüttet. Reingenommen. Und wirklich gut verdünnt. Also, wenn es vielleicht 1 cl war an Alkohol, war es wirklich viel. Ja. Und also, ich glaube nicht, dass wir pro Flasche 1 cl hatten. Meinst du weniger? Wir sind bestimmt, ich würde sagen, insgesamt sind wir jetzt bei 4 cl. Okay. Dann kommt noch was. Also, wir werden am Ende des Abends dann 5 cl getrunken haben. Und das ist eigentlich schon zu viel. Ja, das ist 2 cl ist das normale Glas, ne? 4 ist ein doppeltes. Genau. Ah, das ist halt etwas mehr als ein Doppelten. Und schon ist man fertig. Wir haben ja auch die Ultrasachen da mit den 44%. Ja. Ich weiß nicht, wir haben vorher auch gut gegessen. Ich sowieso, ich habe schon zweimal gegessen, habe unter noch was Süßes. Also eigentlich. Die Grundlage ist auf jeden Fall da, aber ich merke es jetzt auch richtig. Also schlecht ist gerade so richtig rein. Also lass uns das ehrenvoll zu Ende bringen, bevor wir nur noch lallen können. Genau. Ja. Haben wir eigentlich eine schöne Geschichte zu diesem Gin, oder? Zu welchem? Zum letzten. Zum letzten, ja. Zum letzten haben wir eine schöne Geschichte, weil ich zum Gin bekehrt worden bin durch ihn. Also, wir waren bei der nordpfälzischen Whisky-Distillerie. Haben wir im Whisky-Podcast, glaube ich, schon mal erwähnt. Genau. Und wollten Whisky probieren. Richtig. Und vielleicht auch was kaufen. Genau. Und irgendwann kam dann dieser Gin auf den Tisch zum Probieren. Und ich, schon der Geruch. Vielleicht noch ganz kurz, nochmal 2 Sätze vorne dran, was ist eigentlich passiert. Wir sind eigentlich hingefahren, weil wir eigentlich Whisky probieren wollten und die anderen wollten Edelobstbrände probieren. Das war, glaube ich, so der Grund. Ich habe mir gedacht, naja, Edelobstbrände. Und irgendwie hat uns, wir haben uns auf den Whisky gefreut, aber uns hatten irgendwie alle nicht geschmeckt. Das war irgendwie, wir waren da sehr enttäuscht. Obwohl es die nordpfälzische Whisky-Distillerie ist, die Whiskys fand ich jetzt nicht überzeugend. Ich auch nicht. Ich bin auch nicht so der Whisky-Trinker. Du bist mehr der Whisky-Trinker. Also, dass die Whisky-Trinker auch nicht überzeugt waren, ist deutlich. Also. Genau, das war irgendwie sehr enttäuschend. Und ich glaube, er wollte uns da, hat das irgendwie gemerkt. Und also die Edelobstbrände waren phänomenal, muss man einfach so sagen. Die waren phänomenal. Da waren einige wirklich tolle Sachen dabei. Ich bin ja auch nicht so der Fan, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, von Edelobstbränden. Aber da waren wirklich, da war richtig so eine Geschmacksexplosion auch dabei. Also muss ich wirklich sagen, das war klasse. Und dann so zum Schluss sagt er, er hätte noch was zu probieren. Er hätte sich jetzt mal ausprobiert, weil er viele Flächen hat, wo halt auch viele Obstbäume stehen. Jetzt muss man sagen, der ist sozusagen die nordpfälzische Distillerie ist sozusagen im Donnersbergkreis und hat halt irgendwie ein großes gut und hat halt viel mit Obst zu tun. Und dementsprechend hat er viele Obstwiesen und viele Obstbäume und so weiter. Und natürlich wachsen auf diesen Obstwiesen nicht nur Obst, sondern auch ganz, ganz viele Kräuter. Und was guckst du so kritisch? Ja, ich guck nur mal, okay. Das gut läuft. Nee, das ist immer mal ein bisschen im Auge behalten. Ja. Die Technik. Ja, die Technik hier. Und er sagte halt, er hat so viele Kräuter und er würde mal gerne so einen Kräuterschnaps machen. Sagte er aber, das kommt momentan nicht gut an und darum wollte er sich mal an einem Gin probieren. Ja. Und er verarbeitet in seinen Gin, ist also auch ein Dry Gin, 50 verschiedene Kräuter, wovon, glaube ich, von seinen Wiesen. Genau, nee, ich glaube 46 Stück waren von seinen Wiesen, was er so hatte, und 4 kauft er irgendwie dazu. Aber der Großteil sozusagen ist sozusagen eigene Ernte. Und dementsprechend sagt er, er probiert das mal aus. Ja, er muss welche dazu haben, weil bestimmte Sachen nicht da waren. Also Lavendel wächst halt nicht. Genau. In der Pfalz. Und darum hat er halt gesagt, genau, aber kaum, ja, hat das halt dazu gekauft und wollte sich mal an einem Gin probieren. Ja, das hat er sehr gut hingekriegt. Und also, das kann was, also nicht nur Obstbrände. Ja, und du warst ja gar kein... Ich habe bis dahin immer gesagt, Gin ist einfach nicht mein Ding. Ja. War meine Überzeugung, weil das auch so meine Erfahrung mit Gin war. Hat mir eigentlich nie geschmeckt. Ja, plötzlich und unerwartet. Also war der Geruch schon sehr angenehm. Ja, und ich bin hinterher mit dem Gin danach auch. Genau. Und wir haben ihn probiert und eigentlich passt am besten dazu, meiner Meinung nach, das Tonic Water 1724, was wir jetzt nicht bekommen haben. Darum müssen wir hier Thomas Henry dazu nehmen. Ja. Das ist jetzt sozusagen, der Gin heißt Palatinus Dry Gin. Palatinus wegen Palatinatum. Genau. Die Pfalz. Das genau, ist total die Pfalz. Der lateinische Name für Pfalz, beziehungsweise auch die etymologische Quelle für das Wort Pfalz. Das ist ja dann einfach aus Palatinatum abgeleitet. Und das ist sozusagen der Dry Gin, der hat zwei Sachen. Der hat einen Dry Gin und einen Dry Gin Single Barrel. Der Dry Gin, den wir jetzt haben, hat 47% Volumenalkohol, also nochmal mehr als der Henrik's, also auch den meisten, den wir jetzt gerade hier trinken. Und das war sozusagen der erste Wurf, den er probiert hatte. Und das, ich habe die Flaschennummer 179 von 200. Und die ist, finde ich, sehr, sehr phänomenal. Ich finde auch dieses, die Flasche extrem hübsch. Sehr schön, ja. Auch das Etikett finde ich sehr, sehr schön designt. Ist, also ist sehr, sehr, sehr gelungen. Und wenn du die Flasche schon aufmachst, das riecht nicht so stark nach Alkohol. Es riecht einfach nach Wiese. Lavendelkräuter. Zitrus, Koriander, Wacholder, es riecht extrem wirklich auch da intensiv. Wieder so eine Geschmacksexplosion, schon beim Bouquet. Also das ist einfach Wahnsinn. Und ich mache jetzt mir auch noch ein bisschen was rein. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also das ist einfach der Hammer. Und komischerweise... Das ist den Zitrusgeschmack. Und ich finde... Trotz, dass er 47% hat, riecht man das gar nicht. Also dieses alkoholische Geruch. Ja, der hat keinen alkoholischen Geruch. Und auch beim Geschmack, denke ich nicht. Also wir werden jetzt mal trinken. Ja, wirklich die Geschmacksexplosion und überhaupt kein alkoholischer Geschmack. Ja. Also man merkt, wenn er runterläuft, merkt man schon, Alkohol ist da, aber so im Mundraum entfaltet sich dieser Alkohol kaum. Und jetzt sagst du, was wollen wir dazu tun? Thomas Henry. Thomas Henry, den Edel Tonic aus Berlin. Aus Berlin, genau. Aus dem Alboin-Viertel. Genau. Server des Chaos Computer Club stehen. Den ich verraten. Genau. Es gab dazu einen schönen Artikel auch beim Mannheimer Morgen zu ihm und den Gin, habe ich auch schon verlinkt. Weil auch ich finde auch der Herr Hönig ist auch ein total sympathischer Mensch, oder? Der hat uns das alles total schön gezeigt. Ist der sympathisch. Du merkst auch, das ist so der Nerd, der hat sich so sehr damit beschäftigt, mit dem Destillieren und so. Er hat sich das ja auch alles selber eingerichtet als Freizeitbeschäftigung. Und also das ist wirklich der Nerd schlechthin, der Alkohol-Nerd. Also der erklärt das auch gerne, der hat auch Öffnungszeiten, der hat eine Homepage, guckt mal drauf. Den kann man auch besuchen gehen. Der freut sich da. Also der hat also einen Kupferkessel, das ist so der Kupferporn schlechthin. Gell? Ja, das ist sehr schön. Das ist einfach super geil und er lässt sich da auch die Finger gucken und ja, macht das ja auch alles super sauber. Das musst du eh bei der Verarbeitung von solchen Getränken. Ja, und das ist halt so ein typischer Gin, den würde ich auf jeden Fall mit einer Gurke trinken. Weil Zitrus ist genug da. Mhm. Und ich finde so ein bisschen. Pur ist der auch gut. Ja, und ich finde jetzt auch mit dem Tonic Water kommt der gut. Weil er dem Tonic Water noch so viel Geschmack verleiht. Diese ganzen, dieser Wiesengeschmack bleibt er erhalten, selbst im Tonic Water. Und ich finde, trotz des Tonic Waters, der gesüßt, finde ich, wird der Geschmack nicht süß. Mhm. Ja. Also es ist nicht so wie bei, ich fand es bei dem Hendrix so, man merkt, dass der einfach allgemein süßer wird vom Gesamtkonstrukt her. Hier ist es irgendwie so, das nimmt etwas Süße weg und es bleibt nach wie vor sehr, sehr kräutrig, fruchtig im Geschmack. Mhm. Ja. Sehr angenehm. Mhm. Wirklich toll. Ja, doch, da kann man sich dann gewöhnen. Auf jeden Fall. Ich muss bei dem wieder mal ein paar Flaschen kaufen. Ja, aber 47% ist natürlich aber das, viel. Du kannst natürlich auch, wenn du so einen hochprozentigen Gin hast, kannst du natürlich auch feiner dosieren. Also wo du vielleicht normalerweise jetzt in den Longdrink 2CL reinmachen würdest, um halt sozusagen einen Longdrink herzustellen, Gin Tonic, reicht vielleicht in dem Fall auch 1,5 CL. Richtig. Oder vielleicht nur 1 CL. Du hast nämlich nach wie vor den sehr, sehr schönen dominanten Geschmack, aber auch dann sozusagen den passenden Tonic dazu, dass du es halt auch gut als Longdrink trinken kannst. Also finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, dass der so hoch ist. Der hat ja noch einen zweiten. Mhm. Und zwar ist das der, was in einem Bourbon fast noch ein Jahr schlummert, um halt ein bisschen Bourbon-Geschmack zu kriegen. Und dadurch reduziert er sich ein bisschen auch der Volumenalkohol. Und der hat dann 3 oder 4% weniger. Das heißt, aber das merkst du, kannst dich erinnern, im Geschmack war das bedeutend anders, weil die Holznote war mit drin. Ja. Was mir jetzt persönlich im Gin jetzt nicht so gut schmeckt, weil auch es hat mich sehr stark an diesen Hendrix erinnert, mit dieser Nadelholz-Geschmacksnote, so ein bisschen harzig. Mhm. Das mag ich persönlich jetzt nicht so, aber für viele finden das ganz toll. Aber daher war der Bourbon, die Bourbon-Variante halt nicht so was für mich, obwohl vom Alkohol her bedeutend angenehmer war. Ja. Ja. Ja. Ja, doch, ist extrem angenehm. Ja, sehr angenehm, muss ich wirklich sagen. Kann da wirklich auch ein bisschen mehr von dem Tonic Water dazu tun, weil der Geschmack bleibt. Ja. Mhm. Klasse. Ja, weißt du denn, was für unsere Queen denn für einen Gin trinkt? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, sie trinkt auch Dry Gin. Ja. Und sie mischt ja dazu Dubonnet, was ich auch noch besorgen wollte für heute. Habe ich aber nicht geschafft wegen des Camps. Jetzt nur heute Zeit dafür gehabt. Und ich hatte noch einen anderen Termin und dann zog sich das und dann konnte ich nicht mehr zum KDW und nach Dubonnet suchen. Und eine Scheibe Zitrone. Genau. Das macht sie. Und Dubonnet ist ein Likör, auch wieder ursprünglich ein Medikament. Also von daher passt wieder diese Verheiratung von Medikamenten. Ist ein relativ süßer Likör und ich kann mir gut vorstellen, dass das gut passt. Irgendwann mache ich nochmal einen Podcast über die Queen. Das wäre gut. Bei Liedkultur. Da besprechen wir den Film, sprechen wir über die ganzen königlichen Gepflogenheiten und dann wird auch dazu Dubonnet mit Gin getrunken. Genau. Ich finde den Namen. Aber dann nehme ich den Palatinum. Mhm. Also original nimmst du den Beef Eater Gin, so heißt der. Mhm. Ich finde den Namen total super. Beef Eater. Kann ich auch besorgen. Den gibt es auch im KDW, den kriegst du. Der ist auch gar nicht teuer. Also ich hatte gedacht, das wäre so ein Edel-Gin. Ist es gar nicht. Das ist wirklich ein Gin, sag ich mal, der guten, mittleren Preisklasse. Ist auch sehr stark, hat auch 47%. Und also mal als Gefühl, Liter kostet irgendwie 23 Euro, also ist jetzt nicht wirklich viel. Ist halt was, also auch Koriander sehr stark. Er soll wohl angeblich stark nach Orange schmecken, was ich mir gut vorstellen kann, weil ja die Engländer mögen ja auch diesen Orangenschalengeschmack, diese Orangenmarmelade. Und der Wacholder soll bei diesem Gin sehr, sehr zurückhaltend sein. Was ich sehr interessant finde, weil eigentlich das ja die Hauptzutat ist eines Gins. Und ausgerechnet bei dem, sage ich mal, für mich typischen Queen-Gin, dachte ich, wird der Wacholder-Geschmack besonders ausgeprägt sein. Aber nein, er soll in dem Fall sehr, sehr zurückhaltend sein. Ich persönlich hatte ihn mal irgendwann mal getrunken, ist aber schon sehr, sehr lange her. Aber hatte jetzt auch nicht den den Eindruck, dass es jetzt unbedingt der beste Gin auf Erden ist. Aber es ist wohl was, die Queen wohl sehr, sehr gerne trinkt. Weißt du übrigens, warum die Beef Eater Beef Eater heißt? Nee. Das ist ja diese königliche Garde. Genau. Yeomen heißen die ja eigentlich auf Englisch. Das sind irgendwelche ursprünglich befreiten Bauern gewesen. Das bedeutet, glaube ich, Yeomen. Beef Eater ist ja so der die umgangssprachliche Bezeichnung dafür. Und es liegt da wohl daran, dass die Leute das französische Wort buffetier, also seit 1066 ist ja zunächst Altfranzösisch, später Französisch die Sprache gewesen, die man am englischen Hof eigentlich spricht. Und so heißen dann auch die verschiedenen Ränge am Hof, und die Buffetier sind halt eigentlich die Bediensteten an der königlichen Tafel, Buffet. Und Buffetier, das haben halt die eine habe ich nicht so richtig verstanden, andere aus Beefeaters gemacht. Okay. Und es wird dann gesagt, die bekommen Rindfleisch aus der Lohnung, aber das ist schon, also ich glaube, die wirklich überzeugende Erklärung ist dieses falsch ausgesprochene Buffetier. Genau. Ja, das trinkt. Ach so, Yeomen heißen, die heißen deshalb so, weil die so Langbögen benutzt haben. Irgendwie. Ja, also jedenfalls die Freibauern sind die Yeomen eigentlich. Ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich ja so die Gin-Klassifizierung so ein bisschen für mich eingeteilt habe. Also klassischerweise gibt es halt irgendwie London Gin und Dry Gin. Für mich gibt es halt noch dieses typische Old Tom Gin, also wie gesagt in beiden Gin-Varianten, also die strenger regulierte London Gin-Geschichte, beziehungsweise die Dry Gin-Geschichte ist ja kein Zusatz von Zucker, von Süßungsmittel dabei. Und dieser Old Tom. Ja, deshalb eben Dry, weil kein Zucker genau dabei ist. Und der Old Tom Gin sozusagen, was eher manche sagen, auch die ursprünglichste Form wäre. Und da wurde damals wohl Zucker von den Zuckerrüben hinzugefügt. Und ist ein leicht gesüßter Gin sozusagen. Den kriegt man noch ganz, ganz, also nicht mehr, ist nicht mehr so gängig, ist sozusagen so ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber wo ich eigentlich hinaus wollte, ist ja diese andere Klasse für mich, bei der Wikipedia ist es meistens unter andere, für mich ist es eigentlich eine separate Klasse, ist der Schlehen-Gin, kennst du Schlehen, genau? Ja, Schlehen, klar. Genau. Wichtiges Getränk für mich, weil ich ja Baskologe bin. Und der Bacharan, der Schlehen-Likör, ist halt das eines der baskischen Nationalgetränke, wenn nicht das baskische Nationalgetränk. Und meine Großeltern haben auch immer Schlehen-Likör getrunken. Und das Witzige ist ja, von meiner Mutter der Freund, sozusagen die Familie da angegliedert, ist sozusagen, habe ich da einen, also Freunde der Familie sozusagen, der hat einen Schlehen-Gin gemacht, mit dem Namen The Bitter Truth, und hatte angefangen halt Gin mit Schlehen sozusagen anzusetzen. Und ist mittlerweile, also auch da hier einen schönen Gruß an Alexander Haug, hat sozusagen ein Getränk kreiert, was mittlerweile auf den internationalen Alkoholausstellungen und in den ganzen verschiedenen speziellen Mixgetränk-Competitions einen sehr, sehr hohen Stellenwert erreicht hatte. Und die produzieren das in der Nähe von München, in Pullach. und haben halt einen, ja, einen bitteren Gin sozusagen, der Bitter Truth, das war sozusagen der Anfang. Mittlerweile haben sie schon ein paar mehr Sachen im Programm. Mhm. Und ist unglaublich, wie das international bei ihm auf Erfolg gestoßen ist. Ja, er hat es am Anfang nur zu Hause gemacht und hatte da einfach ein bisschen Angst, weil er in einer Wohnung wohnte in München, wo sie das angesetzt haben, dass die Deckenlast nicht hält für die ganzen sozusagen Edelstahlfässer, um das anzusetzen. Mhm. Und mittlerweile lassen sie das natürlich jetzt professionell abfertigen und füllen. Und die gewinnen sozusagen einen Preis nach dem anderen. Hm. Dann hatte ich erst das erste Mal mitbekommen, dass es wirklich für Alkoholiker, also für Alkohol, nicht für Alkoholiker, Entschuldigung, so richtige Competitions gibt und auch da Verkostungen und Ranglisten und Weltmeisterschaften und so weiter. Und dass da sozusagen sowas richtig als Sport oder beziehungsweise betrieben wird. Und ja, die mit ihrer Firma oder mit ihrem Getränk halt diesen Schlehenlikör beziehungsweise Schlehen-Gin sozusagen da richtig gut abgeräumt haben. Und ist sehr lecker und sehr beliebt bei den Japanern und bei den Russen. Die stehen da irgendwie total drauf. Das ist so, wo am meisten exportiert wird. Mhm. Genau, das ist so meine Geschichte zu den ganzen Schlehen-Gin, was ich halt so probiert habe. Ich bin persönlich kein großer Fan davon, aber ist, wollte ich mal sagen, mal wert, mal reinzugucken, wer sich mal für was Interessanteres interessiert, also jetzt nicht nur die Standardprodukte, sondern mal was Außergewöhnliches probieren möchte, soll das mal irgendwie ans Herz gelegt werden, da mal zu testen. Ja, klar. Ja, kann man machen. Also wir wollen natürlich jetzt hier keine Werbung machen. Nein, aber ich habe einen persönlicher Bezug dazu. Ich finde es sehr interessant, weil das ist halt was, ich habe das noch nie probiert, also nie so in der Form erlebt, sozusagen. Mhm. Und darum hatte ich gedacht, okay, vielleicht wer halt Gin mag und Gin-Variation, da kann sowas doch mal ganz gut reinpassen, gerade weil ich halt, wie gesagt, für mich die Kategorie Schlehen-Gin halt separat aufgeführt habe. Ich habe den Bacharan auch mal in die Shownotes aufgenommen. Mhm. Bacharan, also das Wort Bacharan, Bash eigentlich für das so ein Präfix, was zum Beispiel darauf hinweist, dass etwas wild ist. Aran ist, glaube ich, die Pflaume, die wilde Pflaume, die Schlehe ist das. Und daraus Bacharan mit dieser Verstärkung von B zu P und so. Und das zeigt eben, dass es irgendwas Härteres, alkoholisch. Bacharan ist also, ja, das baskische Nationalgetränk ist schwer zu sagen, weil natürlich das Baskenland ist zwar nur ein kleines Land, aber es ist mit sehr unterschiedlichen Regionen. Es kommt halt aus Navarra, hat auch eine lange Tradition in Navarra, Anis-Schlehen-Likör. Also schon aus dem Mittelalter ist belegt. Es gibt noch andere Liköre, die Kräuterliköre, die sehr, sehr alt sind, in den Klostern in Navarra gemacht worden sind. Hergestellt worden sind. Und der Bacharan ist halt wichtig. Also so rötlich ist das. Mir ist es meistens ein Tick zu süß. Ist nicht sehr alkoholisch, das ist halt eben Likör. Mhm. Und man trinkt das so nach dem Essen vor allen Dingen. Also digestiv. Also sehr, sehr schön. Sollte man auch mal trinken. Auf jeden Fall. Und ist halt was Leichtes. Mhm. Könnte man auch wahrscheinlich gut mit Gin mixen. Das wäre wahrscheinlich auch noch. Wahrscheinlich ist dieses Dibonet-Ding auch sowas. Und wenn man das mischt, Bacharan und Gin, kommt da sicher auch was Gutes dabei raus. Okay. Ja, in den Shownotes bleibt noch London Hill. Dazu ist auch noch was. Da muss ich eine Geschichte dazu erzählen. Den wollte ich eigentlich heute Abend mitbringen. Ach, und? Als sechsten Gin? Nein. Problem ist, er ist in irgendeiner Kiste auf dem Camp gelandet, weil ich den auf dem Camp dabei hatte. Wir haben auf dem Camp ihn nicht getrunken, aber ich habe ihn heute beim Zusammenräumen nicht mehr ausfindig machen können. Es sind ein paar Dinge auf komische Weise verschwunden. Also, was man sich auch nicht erklären kann. Also zum Beispiel bei den Franken ist ja ein roter kleiner Generator verschwunden. Mhm. Und das ist, ich meine, sowas klaut doch keiner. Ich meine, so ein Generator, der auch noch nicht mehr der neueste ist, da sind auch noch Rollen dran montiert worden. Also irgendwie, weiß ich nicht. Hm. Auf jeden Fall vermisse ich halt diesen London, London Hill. Ja, achso, weil wir, ich wollte noch weiter erzählen. Ja. Ich hatte ja so ein Ding, so ein Heizstift, mit dem man irgendwie Mückenstiche behandeln kann. Der meinst du ist? Der ist selber Biteaway heißt der. Guten von mir, die Empfehlung? Ja, nö. Ich habe das, den habe ich gekauft in der Apotheke in Finofurt beim ersten Camp. Ja, da kannten wir uns noch gar nicht. Beim ersten Camp kannten wir uns. Beim ersten Camp in Finofurt kannten wir uns da schon? Ja, klar. Ja, mag sein. Aber ich habe die Empfehlung nicht von dir. Okay. Ich habe das beim Zert gesehen, dass sie das benutzen und dann habe ich gleich mich mal informiert und einen Stift gekauft. In Finofurt in der Apotheke. Mhm. Oder weiß nicht, ob das in Finofurt war, aber eben bei der nächsten Apotheke vom Camp. Ja, ist ja auch ein brandenburgisches Produkt. Ja, brandenburgisches Produkt, okay. Und jetzt wollte ich, und der war weg. Der ist da rumgelaufen, weg, bin heute in die Apotheke gegangen. Und dann meinte so die Apothekerin, nee, das können wir bestellen. Ja, aber das haben wir nicht da und es wird wenig verlangt, deshalb können wir uns das hier nicht hinlegen. Außerdem ist ja gar nicht sicher, dass das wirkt. Ja, Entschuldigung, also ich bin schon auch Anhänger der evidenzbasierten Medizin. Und gut, wenn ich jetzt sage, bei mir wirkt's, ist das nicht evidenzbasiert, aber es ist also ist schon eine gute Sache. Naja, jedenfalls suchte ich noch irgendwas, was verschwunden war. Es war noch irgendwas verschwunden, wo man immer denkt, wieso verschwindet das? Was auch nicht wieder aufgetaucht ist, irgendeine Kleinigkeit bei mir aus der Tasche, die ja nur im Zelt war. Also das ist, kann überhaupt nicht verschwunden sein. Da habe ich auch gedacht, ja, wie kann dieser Stift, aber der ist mehrfach rumgegangen und kann dann irgendjemand vielleicht eingesteckt haben. Aber zu meiner großen Überraschung, ich holte nochmal die Tasche hervor, die ich schon weggeräumt hatte, weil sie leer war, habe ich den Boden von der Tasche hochgehoben und sieh dann, da war dieser Biteaway-Stift drunter. Also manche Dinge tauchen wieder auf. Ich hoffe auch dein Gin. Dein Gin hatte ich ja auch schon mal lange Zeit. Ja, den hast du auch schon mal. Ja, weil irgendein Packspezialist den Gin in eine Weinkiste getan hat, die nicht voll war. Weil wir nämlich eine Flasche aus meiner Weinkiste rausgenommen hatten. Die hatten wir vor Ort schon getrunken. Und dann war da eine Lücke und irgendein Schlauer hat gesagt, tun wir da die Flasche Gin rein. Ja. Das war aber deine Flasche und das war meine Weinkiste. Und erst als ich dann die Weinkisten so nach und nach geöffnet hatte, kriegen wir plötzlich die Flasche Gin wieder in die Hände. Ja. Ja, und auf jeden Fall hätten wir sonst noch diesen London Hill, ist auch wohl eher ein Klassiker. Ja, gut. Wir haben eh genug getrunken. Haben wir genug und ich dachte, jetzt ist es jetzt auch kein Abriss, dass wir den jetzt nicht getrunken haben. Mhm. Ich wollte bloß damit sagen, dass ich eigentlich noch ein Stück vorbereitet war. Mhm. Der London Hill ist auch gar nicht teuer. Ist auch ein total, eigentlich sehr preiswerter Gin. Ups, ach, jetzt nicht hier rum. Ja, nein. Ich wollte nur noch ein bisschen Wasser trinken. Okay. Und dementsprechend halt sozusagen eigentlich ein toller Gin ist, der ist auch eigentlich sehr günstig und passt halt sehr gut halt zu den Thomas Henry oder zu den 1724 Tonic Water dazu. Mhm. Fever Tree trinken ganz, ganz viele damit. Ich mag den persönlich mit Fever Tree nicht. Das wäre jetzt auch schön gewesen, den London mit den verschiedenen mal durchzuprobieren, weil ich finde, der ist extrem, der wandelt sich extrem. Was für ein Tonic Water dazu nimmst, ist der halt ganz anders im Geschmack. Was ich damit sagen will, ist auch, das ist definitiv ein Gin, den du nicht pur trinken kannst oder willst, sondern das ist definitiv ein Gin, den du mit Tonic Water trinken möchtest. Muss so ganz ehrlich sagen, um nochmal die Tonic Waters einzuschätzen. Ja. Also wenn ich habe jetzt leider kein Fever drin, oder wir machen noch eine Flasche auf. Du kannst doch gerne aufmachen. Ich habe hier noch mal eine Flasche auf. Und dann kann ich sie nochmal alle vier vergleichen. Du auch, es ist noch genug drin in jeder Flasche. Also ich muss sagen, jetzt an Fever drin habe ich jetzt keine wirklich gute Erinnerung mehr. Aber von den anderen schmeckt mir fast das Schweppes am besten. Also Goldberg sagt mir nicht so zu. Auch der Fever Tree ist auch gut. Nochmal das Schweppes. Wohlgemerkt, das Schweppes muss dazu sagen, dass es das Dry Tonic ist. Was normalerweise ist auch nicht süß. Das ist halt sauer. Das normale, ist angenehm. Das normale, was du halt kriegst, ist halt dieses Indian Tonic Water. Das ist komplett anders. Das haben wir auch hinten. Wenn das so süß ist, ist das nicht schön. Das ist komplett, also ich finde es gar nicht gut mehr. Und das Tonic Water, Fever Tree ist auch ein bisschen süßer als das Schweppes. Und ich glaube, der Schweppes, weil es so sauer ist, schmeckt es mir fast am besten. Das Thomas Henry, ich guck ja nochmal. Ist definitiv zu süß. Das finde ich richtig krass süß. Aber das wäre nicht mein Ding. Und dann bleibt noch Goldberg. Mhm. Aber Goldberg hat mich auch nicht so überzeugt. Er ist weniger süß. Nach dem Thomas Henry ist einfach alles weniger süß. Aber er ist mir auch noch ein Tick zu süß. Also ich glaube, Schweppes Dry Tonic Water ist wirklich mein Favorit. Wie gesagt, du musst es probieren in Kombination mit verschiedenen... Nochmal. Ja, natürlich. Muss natürlich mit verschiedenen Gins. Ich gebe jetzt mal einfach mal als Probe mal, trink jetzt mal, wie du sagst, das Indian Tonic Water mal mit dem Brandstifter. Gucken wir mal, ob das jetzt, ob das dir... Ach, das Indian Tonic Water. Genau, probier das mal. Mit dem Brandstifter, mit dem Mit dem Brandstifter, genau. Und guck mal, ob das dann passt. Okay, machen wir das in... Also ich... Das, du hast, glaube ich, noch eins offen, oder? Von Schweppes. Der Schweppes. Ah, Entschuldigung, das Dry Tonic Water. Nein, wir müssen das andere haben. Wir müssen das Indien. Mach das mal auf, damit wir das auch vergleichen können. Vielleicht ist mir das auch zu süß. Also das wird ja, glaube ich, also ich finde es extrem süß. Also ich finde halt bei dem Dry, es ist halt dieser zitronige Geschmack dabei, das ist eigentlich ganz schön. Okay, jetzt probier das mal. Das ist dann wirklich erfrischend. Und man will ja auch an heißen Tagen nicht so was Süßes haben. Ja, das ist in der Tat zu süß. In der Tat zu süß und schmeckt flach. Ja, es ist sehr flach. Und jetzt probieren wir bitte Brandstifter mit dem Dry Tonic Water. Ich glaube, es ist eigentlich auch das Indian Tonic Water ist auch am wenigsten bitter. Ja, es ist eigentlich mehr Limonade. Ist mehr Limonade, ja. Genau. Und dann noch eine ziemlich süße. Mhm. Also da wäre ich dann doch am Ende wirklich für das Dry. Probieren wir mal in Kombination. Weil ich finde, bei dem Brandstifter merkt man wirklich ganz gut, was ein Tonic Water wohl gut dazu passt. Ja, schmeckt auf jeden Fall besser. Mhm. Obwohl es immer noch diesen süßen Geschmack hat. Aber eben dieser, was ich als Schuhsohlengeschmack deklariert habe, ist überhaupt nicht vorhanden. Mm. Also es kommt ganz gut. Und ich glaube, mit dem Dry Tonic Water wirst du wieder diesen Schuhsohlengeschmack kriegen. Mm. Das könnte sein. Probiere ich aber jetzt nicht aus, weil genug ist genug. Genug ist genug. Ja. Nee, aber so pur wäre wirklich das Dry Tonic Water am besten. Gut, wir hatten jetzt auch das mit dem Dubonnet. Da müssten wir noch einen Link hier reinpasten. Zumindest erwähnt. Was wird denn sonst so an Mixgetränken mit Gin gemacht? Okay, also ganz klassisch. Gin Tonic ist halt so der ja, Evergreen. Das ist immer das, was man trinkt, genau. Es gibt da eine ganz coole, ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du die Cocktail.db.com? Ja, ist natürlich bestens bekannt. Besten bekannt. Und dann gibt es den Mixelator. Das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Hm? Wenn du auf cocktail.db.com gehst und auf Mixelator. Ach doch, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich dachte, das wäre eine andere Webseite. Ja, genau. Genau, und dann kannst du mich sagen. Genau, denn doch, das kenne ich auch. Und dann kannst du halt sagen. Ich wusste nicht mehr, dass das Mixelator heißt. Und dann kannst du halt sagen, pass auf, ich will halt Getränke mit Gin haben. Und dementsprechend zeigt er halt dann die klassischen. Die klassischen Rezepte dazu an. Ja. Ich überlege gerade, was ist noch so ein typischer Gin Long Drink? Royal Gin Fizz, also ganz klassisch, klar. Gin und Martini ist natürlich auch ein Klassiker, gell? Ja, Gin Fizz. Gin Fizz. Gin Fizz, was war das nochmal? Gin Fizz? Ach, das ist nur Gin mit Zeltas. Ich weiß nicht, was mit Zeltas ist, oder ist es nicht mit dem Gespritzten, also ein Fizz ist ja gespritzt. Nee, Moment. Oh, nee, ich rede völlig, rede nur noch Unsinn. Erstmal die Wikipedia lesen, dann reden. Ja. Fizz is a mixed drink variation of the older sours family of cocktail, ja. Es muss also saures Zeug rein, ne? Also Zitronensaft oder sowas, Lime. Und eben Carbonated Water, genau. Mhm. Also Alkohol kommt dann dazu, Gin oder Whisky oder Rum, ja. Also wie gesagt, oder alles. Gin und Martini, ja. ganz klassisch. Gin und Martini, ja. genau. Jetzt, klar, was noch, was ich mal einmal interessiert habe, war getrunken habe, war Gin Flip. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. war, kann ich auch keinen empfehlen. Ist Ei, ne? Eigelb und Zucker. Genau. Ja, ja. Ich habe eben ein Problem, so Eigelb zu trinken. Also ich kenne es ja so aus Erzählungen aus dem früher aus der DDR gab es ja sozusagen das Trinkei. Und so stelle ich mir das genau vor und es war einfach nichts für mich. Ich finde dieses Eigelb, nee. Ja, meine österreichischen Beziehungen, da gab es ja auch immer, mein Großvater hat sehr gerne zum Frühstück Ei im Glas gegessen. Ja. Da wird das Ei nur so gerade erwärmt, dann kommt das in so ein Glas rein, dieser flüssige Schlabber, und dann saugt man das so ein. Das fand ich auch immer sehr ekelerregend, ohne es selber gegessen zu haben. Wobei ich ja einige Zeit in Frankreich war, und in Frankreich gibt es ja so eine ganz besondere Eierkultur. Also es gibt ja, also es ist richtig, das Frühstücksei ist nicht so verbreitet in Frankreich, aber wenn man es denn doch will, dann gibt es das sogenannte Œuf à la Coque, also Ei in der Schale sozusagen, und das wird auch nicht so lange gekocht. Also es kommt zwar in heißes Wasser, ist ja auch hygienisch wichtig, und dann ist es aber noch immer flüssig, vollkommen. Und das ist dann sehr schwer zu essen. Aber ich habe mich irgendwie dann daran gewöhnt, weil das irgendwie die einzige Möglichkeit war, ein Frühstücksei zu genießen. Und ja, und das finde ich schon interessant. Also Œuf à la Coque, also Ei in der Schale, Coquille ist eigentlich Schale, ist ein altes Wort, Coque. Coquille ist eigentlich ein Diminutiv davon, also Ei in der Schale. Das wird auch in der Wikipedia so schön abgebildet, da sieht man das auch. Also in der französischen Wikipedia, was ist in Deutsch? Gekochtes Ei, na gut. In der französischen Wikipedia ist es auch richtig abgebildet. Da sieht man nämlich, dass das gar nicht in einem richtigen Eierbecher dargeboten wird, weil das ja rausläuft und man das dann immer noch essen will. Klar, man muss vorher darauf achten, die Schale muss sauber sein, weil da die Krankheiten drauf sind. Aber es wird ja, die werden ja auch abgetötet, weil es ja wirklich in heißes Wasser kommt. Also die von der Schale sind gereinigt. Und ja, und dann isst man das in so einer seltsamen Schale, beziehungsweise oft auch ganz ohne Schale, also ohne Eierbecher. Also oft in französischen Hotels gibt es keine Eierbecher, sie haben aber diese Eier. Also sie gehen wohl davon aus, dass man das dann irgendwie auf seinen Teller fließen lässt. Aber man kann sich dran gewöhnen. Ja. Ich habe nochmal überlegt, es gibt ja genau, hier steht sogar in der französischen Wikipedia, zwischen 61 und 68 Grad muss das Wasser sein. Weil bei 61 Grad das Weiße hart wird und das soll nicht mehr flüssig sein. Und das Gelbe muss halt weich bleiben und das Gelbe wird erst bei 68 Grad hart. Okay. Das heißt also, man muss zwischen 61 und 68 Grad kochen und dann ist eben das Gelbe wirklich flüssig. Ja. Noch ein Gin-Rezept ist mir eingefallen und zwar der Gibson Martini. Also ich finde Gin und Martini ist mal sehr dicht beieinander. Und zwar wird er mit Gin und Wermut und Martini gemischt und halt statt Olive, was ja Martini auch sehr typisch ist, wird Silberzwiebeln reingemacht. Kennst du die im Glas, die kleinen Silberzwiebeln? Klar. Genau, natürlich. Und das isst man, also isst halt dazu, ist auch ein sehr, sehr schöner Geschmack. Ja, kann man sich vorstellen. Ja. Naja, Wermut, da kennen wir auch nochmal überhaupt Cocktails. Wir haben überhaupt das Thema Cocktails noch gar nicht, wo wir hier schon mit Mixgetränken angefangen haben. Das stimmt, ja. Aber da gibt es ja so tolle Sachen. Als ich in San Francisco studiert habe, oder in Kalifornien, also nicht wirklich in San Francisco, obwohl ich dann oft in San Francisco war, aus naheliegenden Gründen. Also hier ist Santa Cruz, da ist aber nichts los. Santa Cruz. Ist ja immer so schön, du kannst ja auf die, also fast in jedem Wolkenkratzer gibt es da so eine tolle Panoramabar. Ja, genau, ja. Und da muss man ja eigentlich Cocktails trinken, weil das alles Cocktailbars sind. Und ich habe dann wirklich mich da so durchgetrunken und ich muss wirklich sagen, was mir sehr gut geschmeckt hat, ist tatsächlich der Manhattan-Cocktail. Also klasse eigentlich. Ich glaube, aber Manhattan ist kein Gin drin, ne? Nein, da ist kein Gin drin, aber Wermut und Whisky, das okay. ist halt der Punkt. Okay, wegen Wermut. Eigentlich mehr so ein Aperitif-Cocktail, also weil man ja auch noch bitter dazu tut, aber ich meine, Wermut ist auch bitter, also es ist schon ein, also es wird schon, es ist sehr appetitanregend. Kann man sehr schön vor dem Abendessen trinken. Fand ich wirklich immer sehr angenehm. Da gibt es auch viele, viele Varietäten und den echten Barmixer erkennt man daran, dass er einem auch die klassische Variante machen kann. Ja, aber es gibt ja auch sehr häufig wird auch die italienische Variante serviert. Mit Maraschino. Maraschino. Genau. Die sehr, sehr, ich finde, extrem süß ist. Das ist nur süß. Wow. Aber ich, deshalb, das ist eben das Schöne an der Originalvariante, die ist halt nicht so süß. Das steht zwar Sweet Wormus, aber naja. Also finde ich wirklich gut. Ja. Das stimmt. Denn sonst, weißt du, diese aufwendigen Cocktails, wo da irgendwie also vieles Obst noch dann drumherum schwimmt oder dran ist, ist nicht so meins. Ich bin auch. Naja, die Frage ist halt, weißt du, das klingt jetzt verrückt. In San Francisco ist halt immer neblig, auch im Sommer. Und da willst du nicht immer so Eiscocktails trinken. Also, das ist irgendwie das, was, also ständiger Nebel ist eigentlich das, was am meisten hängen geblieben ist bei mir aus San Francisco. Und von daher ist dann eben so ein nicht kalter Cocktail doch ganz schön. Ja, vor allen Dingen vor dem Abendessen. Das ist wirklich so eine Art. Ja, es ersetzt dann sozusagen diese Vorabend-Geschichte. Also der klassische Aperitif. Das ist es. Ja. Gut, Cocktails müssen wir auch mal machen. Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Wir haben da ja jetzt noch einschlägige Seiten im Internet. Nur zum Konsumieren nicht so gut, weil man die vorher vorbereiten muss und so. Ja, vielleicht können wir auch sowas mal in der Cocktailbar aufnehmen. Ja, wir müssen mal da gibt es ja einige Nusscars on the road machen. On the road. Schon bei der On the Rocks. On the Rocks, ja. On the genau. Rocks. Definitiv. Es gibt hier in Berlin eine gute Barkultur. Es gibt ja hier gute Cocktailbars und schlechte Cocktailbars. Ich habe ja so zwei, drei sehr beliebte, die ich und die sind auch ruhig genug, wo man auch mal dann auch mal podcasten könnte. Ja, das müsste schon ruhig sein. Also ich kenne ein paar Cocktailbars, die wirklich also von der Lautstärke her unerträglich sind. Nee, also es gibt hier. Die auch als ganz berühmt gelten. Und ich wirklich sagen muss, Leute, ja. Nee, es gibt da schon einige. Also ich finde, eine klassische gute Cocktailbar ist auch eben nicht laut, sondern sehr, sehr ruhig, sehr entspanntes Atmosphäre. Ja, ja. Das ist schon wichtig. Ja, vielleicht müssen wir auch mal auf die Hotels hier oben drauf. Da gibt es doch bestimmt auch Panorama-Bars. Ja, es gibt auch hier einige da gute. Das Waldorf Astoria soll doch eine Panorama-Bar haben. Ist sehr schön. Gar nicht. Ja, es gibt zum Beispiel auch im Scandic die Cocktailbar, kann ich auch sehr empfehlen. Scandic, das könnte ich ja jetzt mehr von Hamburg. Ja, sogar in Berlin. Ach, das Scandic ist ja da am Mendelssohn-Bartholdy-Park. Genau, oder? Richtig, ja. Ganz genau. Ja, es gibt hier einige gute Bars, wo man auch sich mal Cocktails reinziehen kann, die jetzt nicht unbedingt ausdrucken. Vorher erstmal testen und fragen, ob man da mal was aufnehmen kann. Also bei der einen, also bei einer meiner Lieblingsbars kann man das auf jeden Fall tun. Ja. Das ist auch eine richtig klassische mit, wie gesagt, mit Einlass und kriegst du deine Kleidung abgenommen vorher und also wie sich das schon so, so gehört. Ja. Also ist schon. Und bezahlbar. Das ist dann die andere Frage. Ja, also gute Bars sind meistens auch natürlich sehr teuer, aber das macht ja gerade diesen, also du willst jetzt keinen Cocktail für 3,50 Euro und Happy Hour die ganze Nacht trinken, sondern willst ja die vernünftigen auch Alkoholiker da als Grundlage haben. Du willst ja wirklich die klassische trinken. Natürlich. Ja, ja. Nö, aber zum Beispiel gab es auch früher in Berlin, gut, die Zeiten sind natürlich vorbei, die konnten sich auch nicht halten, da dieses Quartier 204, da hatten sie unten eine sehr schöne Cocktailbar, wo sie auch wirklich bemüht haben, ein bisschen Atmosphäre zu bieten. Hatten dann auch da immer so einen, ja, DJ kann man es vielleicht nicht nennen, aber einen, der da eben Musik aufgelegt hat, aber doch, das ist dann schon ein DJ, aber halt nicht so Disco-Musik, sondern so Lounge-Ding für den Hintergrund und so. Also das war schon immer sehr schön. Und die hatten mittwochs, das war dann auch immer, da habe ich mich dann häufig auch mit Freunden getroffen, mittwochs hatten die immer Happy Hour. Ja. Also so am frühen Abend oder so. Ja. Und dann gab es Cocktails für 3,50. Aber eben natürlich nur Happy Hour und auch nicht, glaube ich, die ganze Karte. Das weiß ich nicht genau. Das war, glaube ich, irgendwie eingeschränkt. Und das war schon ziemlich großartig, fand ich. Also, dann haben die aber irgendwann zugemacht. Und jetzt ist da irgendwie nur noch so ein Schnellrestaurant, auch mit einer Bar, aber das ist nicht mehr brauchbar in der Form, wie es mal war. Also das ist, hat sich sehr verändert. Also es gibt auch Bars, wo man dann eben dank Happy Hour für kurze Zeit auch gute Sachen für weniger bekommt. Okay. Ja, das müssen wir einfach mal austesten. Müssen wir mal austesten. Das ist okay. Ja, da kenne ich mich auch nicht so aus. Ja. Gut, wie machen wir weiter? Nächste Folge. Also, schon eine Idee? Ja, du bist ja dran diesmal. Ich bin ja dran. Oh, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Jetzt kommen sie erst. Nee, da muss ich nochmal wirklich drüber nachdenken, was wir machen. Also ich würde ja wieder gerne vielleicht was mit Essen machen, wo das dann immer so schmatzt. Ja, das wäre dann schon eine Möglichkeit. Ja. Ja. Irgendwas Spezielles? Hast du schon mal was überlegt? So? Ja, habe ich schon überlegt, aber ich bin mir noch unschlüssig. Müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Aber wir haben ja jetzt auch noch mal 10 Tage Zeit, uns zu überlegen. Aber es wird sicherlich eine Fortsetzung geben. Also heute in 10 Tagen kann ich nicht. Das ist nämlich ein Sonntag, da habe ich Geburtstag. Ah, ja, dann freuen wir uns auf deinen Geburtstag. Also auf jeden Fall dann entweder davor oder danach. Aber danach sehen wir uns ja dann auch schon wieder auf jeden Fall. MRM-CDs. Also eben dazwischen. Also ich würde sagen. Die Woche vor den MRM-CDs zum Beispiel wäre möglich. Ich will nicht Zeit, da bin ich nur 1,5 Tage hier. Da könnte man, ja, und der Podcast nicht abends noch. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht unter. Also ich müsste überlegen, ob ich es irgendwie schaffe, mittwochs zu kommen. Könnte man vielleicht sogar noch Mittwochabend podcasten. Müssen wir mal gucken. Ist alles nicht so einfach diesmal. Und sonst, also mir wäre es lieber eigentlich, wenn wir in der Woche nach den MRM-CDs podcasten. Okay. Ich meine, das ist dann, also kannst du mal kurz erklären, was die MRM-CDs sind und vielleicht auch einen Link einposten. Also die MRM-CDs ist eine Veranstaltung von einigen ERFAs, und zwar dem ERFA. Was ist ein ERFA? Ein Erfahrungsaustauschkreis ist sozusagen ein offizielles Organ des CCCs, sozusagen eine Art lokale Niederlassung des CCCs. Und da gibt es halt einige ERFA-Kreise, die machen auch kleine Veranstaltungen oder auch größere Veranstaltungen. Und die MRM-CDs, die Meta Rhein-Main-Chaos-Days, ist zum Beispiel eine davon. Die wird hauptsächlich gemacht von dem ERFA Mannheim, von dem ERFA Darmstadt, glaube ich, so ein bisschen. Raum-Zeitlabor und Frankfurt. Und die machen sozusagen am Wochenende im September, das 7. bis 9., glaube ich, gell? Eine Veranstaltung in Darmstadt an der FH, in der Hochschule, genau. Und genau, diesmal ist halt das Motto, irgendwas mit Sport ist es diesmal. Ich kenne nur das Logo, habe ich gerade vor meinem geistigen Auge. Diesmal ist das Motto schneller, höher, weiter, 4. bis 6. September, genau, an der Hochschule Darmstadt. Und das ist immer sehr schön, weil die Veranstaltung hat immer ein sehr tolles Motto, was sich wirklich komplett durchzieht. Lohnt sich also, da mal vorbeizuschauen. Die Kartenkosten, Standpreis ist irgendwie 42,20 Euro. Ermäßigt ist irgendwie 23 Euro. Da gibt es halt einen ganzen Tag Frühstück und eine Tasse. Und es ist ein tolles Vortragsprogramm und es ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die man auf jeden Fall besuchen sollte. Ja, genau. Das empfehlen wir hier bei dieser Gelegenheit. Machen wir einen Link rein und dann ist es auch okay. Okay, und wir planen vorher, in der Woche nach den MRM-CDs planen wir dann einen Podcast und ich überlege mir, was ich mitbringe und was wir dann genießen werden. Genau. Ja, sehr schön. Gut. Da würde ich sagen, dann sind wir, glaube ich, durch. Genau, wir sind durch. Ja, dann nochmal danke auch an alle Hörer. Genau. Wir freuen uns wie immer über Kommentare. Mm-hmm. Also sehr gerne. Auf verschiedene Wege. Also durch die Kommentarfunktion ist es am einfachsten. Und man kann es auch schreiben oder twittern. Also schreiben im Sinne von Mail schreiben oder twittern. Also wir freuen uns immer und möchten uns natürlich auch verbessern. Also von daher ist konstruktive Kritik immer auch sehr willkommen. Stimmt. Ja. Ich bin ja schon dabei, mir das sozusagen abzugewöhnen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Sage ich wohl viel zu häufig. Ja. Genau. Und ich lese weniger aus der Wikipedia vor. Also auch das. Wo ich das ja immer gerne mache. Ich ja auch da immer ein bisschen mitgearbeitet habe. Von daher ist das oft, gibt es das Gefühl, noch so die eigenen Sachen vorzulesen. Mhm. Ja. Gut. Dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Tschüss.